ich sah und siehe eine Gestalt mit dem Aussehen eines Mannes, von seinen Hüften an abwärts Feuer und von seinen Hüften an aufwärts wie das Aussehen eines Glanzes, wie der Anblick von glänzendem Metall. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und er nahm mich beim Haarschopf meines Kopfes und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und er brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, das nach Norden weist. Dort, wo der Standort des Götzenbildes der Eifersucht war, das zur Eifersucht reizt. Halleluja, ihr Lieben, ich glaube, dass der Heilige Geist seine Gemeinde höher zieht in dieser Zeit, damit wir sehen jenseits dessen, was im ersten Himmel sichtbar ist, und damit wir sehen jenseits dessen, was im zweiten Himmel sichtbar ist, sondern damit wir sehen aus der Perspektive der Herrlichkeit Gottes, dass wir sehen aus der Perspektive des dritten Himmels, weil Gott hat seiner Gemeinde einen Auftrag gegeben und der steht in Epheser 3, Vers 10, wo es heißt, damit jetzt in dieser Zeit den Gewalten und Mächten in der himmlischen Welt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Halleluja. Also die Gemeinde ist dazu bestimmt, den Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt zu proklamieren, was die Stunde geschlagen hat, den Sieg Jesu Christi zu proklamieren. Halleluja. Weißt du, der Löwe brüllt. Der Löwe von Juda brüllt. Halleluja. Halleluja. Und wir brüllen mit ihm. Weißt du, sein Sound durchdringt die Vibrationen der Erde vom Himmel her. Vom Himmel her. Vom Himmel her. Und deswegen lasst uns heute Morgen, lasst uns Folgendes tun. Lasst uns wirklich im Geist unsere Stimmen erheben und lasst uns wirklich Autorität nehmen über den geistlichen Luftraum, über unsere Nationen. Lasst uns wirklich sagen, wir hatten es hier gerade in diesem Vers von diesem Götzenbild der Eifersucht. Lasst uns wirklich sagen, dass die Augen der Menschen geöffnet werden, welchen Lügen sie zugehört haben und welchen Lügen sie geglaubt haben und was die Wahrheit ist. Lasst uns für geöffnete Augen beten über unsere Nationen. Lasst uns für geöffnete Augen beten hier in Filderstadt, in Baden-Württemberg, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in ganz Europa und in der ganzen Welt. Lasst uns beten, dass die Augen der Menschen, auch die Menschen, die Jesus nicht kennen, lasst uns beten, dass ihre Augen geöffnet werden für die Wahrheit. Lasst uns beten für die Menschen im Iran heute Morgen, dass ihre Augen geöffnet werden für die Wahrheit, dass sie erkennen, welchen Lügen sie geglaubt haben über Jahrzehnte, Herr, und dass sie erkennen, Herr, was die Wahrheit ist, Herr, und dass sie der Lüge widerstehen und dass sie die Wahrheit annehmen. Lasst uns proklamieren über die Nationen im ganzen Mittleren Osten auch, dass die Augen geöffnet werden für die Wahrheit, oh, dass die Mäntel, dass die Decken der Lüge von ihnen gezogen werden in dem Namen von Jesus. Halleluja, come on, erhebt deine Stimme. Und Vater, in dem Namen Jesu hier in unserer Nation, in der westlichen Welt. Und wo sie belogen worden sind durch falsche Ideologien in der islamischen Welt. Herr, wir nehmen Autorität über diese Lügengeister. In dem Namen Jesus. Und wir setzen jetzt in dem Namen Jesu Christi geöffnete Augen frei. Wir sagen, ihr Geister der Verführung, ihr Geister der Verdrehung, ihr Geister der Lüge, die ihr das Gute Böse nennt und das Böse Gut nennt. In Jesu Namen, wir verkünden euch eure Niederlage. Wir sagen, jetzt hat eure Stunde geschlagen. Und ihr fallt in dem Namen Jesu Christi über unsere Nationen. Oh, ihr fallt in dem Namen Jesu Christi. Jesus Christus, der Herr der Herren, der König der Könige, hat euch besiegt. Halleluja. Und er verkündigt euch eure Niederlage in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Komm, nimm Autorität, nimm Autorität. Ja, Shakaraman, da, da, da, da. Oh, Karakababarama, Shikananananana. Eh, Karabasi, Kananana, Sikananana. Oh, Rakabarama, Sikaranana, Shakaranana. Oh, Rakabarama, Sakaranana. Oh, Karabasi, Kananana. Oh, wir nehmen Autorität über die Lügengeister, die durch Medien versuchen, Menschen zu beeinflussen, Menschen zu belügen, Menschen von der Wahrheit wegzuziehen, Menschen zu immunisieren für die Wahrheit, ihnen die Lüge für die Wahrheit zu verkaufen. Wir nehmen Autorität. Wir nehmen Autorität über das, was von den Kanzeln der Universitäten verkündigt wird. Wir nehmen Autorität über das, was in den Schulen gelehrt wird, in dem Namen Jesu Christi. Und wir setzen geöffnete Augen frei. Wir setzen geöffnete Augen frei für das, was Lüge ist und für das, was Wahrheit ist. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Urakamanda la la basi kararara namashi kararana na na na na. Oh, der Wind dreht sich. Oh, der Wind dreht sich. Oh, der Wind dreht sich in Deutschland. Oh, der Wind dreht sich in Europa. Oh, der Wind dreht sich in der westlichen Welt. Oh, der Wind dreht sich zugunsten von Israel. Oh, der Wind dreht sich zugunsten der Freiheit. Oh, der Wind dreht sich zugunsten der Freiheit des iranischen Volkes. Oh, der Wind dreht sich. Oh, wir proklamieren es, der Wind dreht sich. Oh, wir setzen die Engel Gottes frei. Wir setzen die Engel Gottes frei. Oh, Vater, im Namen Jesus setzen wir in dieser Zeit ganz besonders den Engel Michael frei, Herr, dass er kämpft zugunsten des auserwählten Volkes. In dem Namen Jesus, Herr, wir setzen die Kampfengel Gottes frei. In dem Namen Jesu Christi, Herr, dass sie für die Wahrheit kämpfen und gegen die Lüge. In dem Namen Jesu Christi. Es ist die Armee, von der Propheten Joel die Rede ist. Eine Armee, die marschiert im Geist. Eine Armee, die marschiert auch von den höchsten Orten der Herrlichkeit aus. Oh, von den himmlischen Orten her. Oh, das ist eine Armee, die er freisetzt jetzt in dieser Zeit. Oh, das ist eine Armee, die er freisetzt jetzt in dieser Zeit. Herr Karamasa Karada, hör den Klang. Ja, Karamaralabasha Karada, Basa Karabasa Kandarada. Ja, Karamanda, la la la la la la la la la la la. Ya karalala maralala bashi karalala la la la la. Ya karalala maralala la la la la la la. Ya karalala maralala shakarala. Ya karalala la la la la la. Ya karalala la la la la la. Eine Armee formiert sich. Eine Armee formiert sich. Eine Armee formiert sich. Eine Armee formiert sich. Eine Armee formiert sich. Eine Armee formiert sich. Corra caralan da da da da da da. Ja caralan da da da. Ja caralan da da da. Halleluja, Halleluja. Ich hatte den Eindruck, hier sind ja auch einige Pastoren und geistliche Leiter. Ich weiß, gestern waren noch mehr da. Heute sind natürlich einige schon in ihren Gemeinden. Sorry für die, die nicht mehr da sind. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass Gott heute Morgen wirklich ganz spezifisch Leuten, die wirklich Gemeinden oder Diensten vorstehen, Werken vorstehen, als Gott dir heute Morgen wirklich eine Zuteilung geben möchte, eine Impartation einfach für deinen Dienst, weil du bist wichtig, deswegen du bist ein General oder eine Generalin Gottes in einer bestimmten Position und Gott möchte dir eine Impartation geben. David and Stephanie, could you help me with that? Impartation for pastors and leaders, would that be good? Okay? Und Irina auch. Halleluja, Halleluja. Lass uns einfach mal für alle die, die hier sind, du bist Pastor, du bist Leiter von einem Dienst oder von einem Werk, du bist hier, komm einfach hier nach vorne. Wir wollen einfach gerade jetzt einfach wirklich, weil sie stehen stellvertretend auch für diese Armee und ihr seid alle mit dabei, das ist für euch alle. Kommt einfach weiter nach vorne. Kommt weiter nach vorne. So, ja, genau. Halleluja. Weil sie stehen stellvertretend für diese Armee. Ihr gehört alle zu dieser Armee, deswegen ihr solltet alle stehen jetzt und ihr solltet alle aufmerksam sein und ihr solltet alle eure Hände ausstrecken, weil der Heilige Geist möchte wirklich eine Armee formieren. Und hier sind einige, die Gott an vorderster Front gebraucht, in seiner Armee. Und deswegen sagen wir jetzt in dem Namen Jesu Christi, wir setzen in einer besonderen Weise jetzt deine Zuteilung frei über all diesen Söhnen und Töchtern Gottes. Are you getting ready, David? Are you getting ready? We're praying for impartation for these pastors and leaders. Okay. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du mit dieser Impartation jetzt auf sie alle kommst, Herr, dass du sie befähigst, Herr, für ihren Dienst wie nie zuvor. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Komm, Heiliger Geist, die anderen beten mit für sie. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Zuteilung. Zuteilung. Oh, Zuteilung. Zuteilung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, Zuteilung. Zuteilung von dir, Herr. Zuteilung von dir, Herr. Rakamanda kasa karamando porrabasi kadadadadada. Karamasa karamadada. Yes, Lord. Jesus. Jesus, es war ein Pastor, geistlicher Leiter. Korramasi karamanda kasa kara. Zuteilung. Zuteilung. Shakaranda karamanda kandadadada. Ekarandadala. Fire, Lord. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ist noch ein Pastor, ist noch ein geistlicher Leiter da? Kommt einfach nach vorne. Hier, Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, setz deine Armee frei in Jesu Namen. Setz deine Armee frei in Jesu Namen. Setz deine Armee frei in Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn noch jemand Zuteilung möchte, kommt einfach hier in die Mitte. Kommt einfach hier in die Mitte. Herr Kamanda Karamasi Karananana. Oh, fire! Fire! Shakaralamanda Korabasi Karalamanda da da da da da. E Karalamanda da. Oh, fire, Lord! Und für euch alle ihr anderen auch, in Jesu Namen, Zuteilung, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Du bist ein Pastor, du bist ein geistlicher Leiter. Im Namen Jesu, streck gerade jetzt deine Hände besonders aus. Da ist eine Zuteilung für deinen Dienst. Da ist eine neue Ebene, da ist eine neue Dimension, da ist größere Herrlichkeit. In Jesu Namen empfang es. Yes, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ihr anderen, auch wenn euch nicht die Hand aufgelegt wird, streckt einfach eure Hände aus. Oh, wir setzen frei jetzt in dem Namen Jesu Christi. Feuer Gottes! Oh, Feuer Gottes! Jesus! Oh, auch hier drüben. Oh, Feuer Gottes! Jesus! Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir sagen in dem Namen Jesus, Friede für dein Volk, Herr. Friede für dein Volk nach dem Geist, in Leib Christi, das Evangelium zu verkünden, in Freiheit und Kraft in allen Nationen der Welt, Herr. Wir sagen Frieden und Freiheit, auch ganz besonders jetzt in dieser Zeit für den Leib Christi im Iran, Herr. Und wir sagen Frieden und Freiheit auch für dein Volk nach dem Fleisch, das Volk Israel, Herr. Oh, wir setzen deinen Frieden und deinen Schutz frei in dieser Zeit, Herr. Oh, wir rufen Frieden aus, Herr. Wir rufen Frieden aus, Herr. Über dem geografischen Zentrum dieser Welt, Herr. Im Geist, in Jesu Namen. Und wir setzen frei, dass Wellen des Friedens ausgehen, Wellen der Freiheit ausgehen, Herr. Auch für den Leib Christi überall auf der Welt, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen, ihr Lieben. Preist den Herrn. Halleluja. Geben wir Jesus nochmal die Ehre. Seid gesegnet. Setzt euch auf euren Platz. Halleluja. Wenn ihr könnt. Wenn ihr noch liegt, dann bleibt einfach liegen, ist auch okay. Wir kommen um euch herum. Preist den Herrn. Auch herzlich willkommen nochmal alle, die über Livestream zuschauen. Ich weiß, der Livestream ist ein paar Mal abgebrochen am Anfang. Sorry dafür. Aber jetzt scheint es stabil zu sein, also bleibt dran. Und seid mit dabei bei dem, was Gott tut. Wir werden jetzt das Wort Gottes hören. Heute Morgen nochmal. Von unserem wunderbaren Freund, geistlichen Bruder in Christus, Mann Gottes, ja, Halleluja, Herrlichkeitspionier, Pionier der Herrlichkeit Gottes weltweit, durch den wir auch schon vieles empfangen haben und mit dem wir gemeinsam im Geist unterwegs sind, Halleluja. Lass uns nochmal die beiden ganz herzlich begrüßen. Lass uns nochmal David und Stephanie Herzog ganz herzlich begrüßen. Komm, geben wir mal richtigen Herrlichkeits-Willkommensapplaus. Halleluja. Und David wird heute Morgen predigen, Ulrike wird ihn übersetzen. Halleluja. Also, wir freuen uns. Welcome David to the platform. It's all yours now. Halleluja. Let's go and continue in the glory. Halleluja. Okay. Oh yeah. Oh yeah. That was good. You said it? Mm-hmm. Oh, you're my translator. I didn't even know. You were looking at me there. I didn't know you were my translator. I was like, what's she looking at me? Dang, now I know. Let's lift our hands in the glory. Lasst uns unsere Hände erheben in der Herrlichkeit. Lord, we welcome your presence. Herr, wir heißen deine Gegenwart willkommen. We welcome your glory. Deine Herrlichkeit. We thank you, mighty God. Danke. For the open heavens. Danke für den offenen Himmel. For the impartation. Für die Übertragung. Ooh, for the revelation. Für die Offenbarung. Let your spirit continue to move. Lass deinen Geist weiterhin wirken. Take us to higher and higher realms. Und nimm uns mit in höhere und höhere Bereiche. Of your glory. Deiner Herrlichkeit. Cause a breakthrough in the atmosphere. Und einen Durchbruch in der Atmosphäre. That would shift Stuttgart. Der Stuttgart umwandeln wird. And all of Germany. Und ganz Deutschland. Austria. Österreich, Switzerland, die Schweiz and all the surrounding nations. Und alle Nationen drumherum. Let there be a shift in the spirit now, dass es wirklich einen Shift gibt im geistlichen Bereich. That we're here today. Das ist nicht zufällig, dass wir heute as hier major sind. World events are happening at the same time. Jetzt, wo gerade wichtige Dinge in der Welt passieren. You have planned all this in advance. Du hast all das im Voraus geplant. We thank you, Lord, wir danken that dir, we're part of your plan. Dass wir Teil sind in Jesus' Plans. Name. Amen. Im Namen Jesus. Man, haven't you feel the presence? It's so thick. Spürt ihr die Gegenwart? How many richtig were not, dick. Oh, sorry. How many were not here Friday night? Wer war Freitag nicht da? You were not here Friday night? Okay. So we'll have you come to repent. So kommt nach vorne und tut Buße. I want to see tears and weeping. Ich möchte Tränen und Weinen sehen. We had an awesome night. Wir hatten einen wunderbaren Abend. Glory came, die Herrlichkeit lot kam. Of healings and miracles, viele Heilungen und Wunder. Eyes and car accidents and all kind of und things. Heilung für Augen von Unfallfolgen. And people got saved. We actually had salvations. Und wir hatten sogar Leute, die errettet wurden. In Germany. In Deutschland. Of German people. Deutsche Leute. Not just workers from other countries, nicht but actual German people. Irgendwelche Leute aus anderen Ländern, sondern echte Deutsche. That's the bigger sign of wonder. Das ist ein großes Zeichen und Wunder. Right? For every 100 healings, you get one salvation. That's, you know, so für, it's big. Für 100 Heilungen kriegst du eine Errettung. Das ist echt viel. How many want it to increase? Wer möchte, dass es mehr wird? Amen. So there's so much glory in here. Es ist so viel Herrlichkeit hier. It would be a shame to waste it only on believers who already know. Und es wäre wirklich eine Schande, diese Herrlichkeit nur für Gläubige zu haben, die das alles schon kennen. Because I showed you a video of Pakistan. Oh, I might show it again later. Friday night. Freitag habe ich euch ein Video gezeigt. And even just one miracle. Und von Pakistan und selbst the Muslims nur ein, like, wow. Nach einem Wunder haben and die all get gesagt, saved. Wow. And here we see hundreds. Und hier sehen wir Hunderte. We go, yeah, not bad. Und wir sagen, ja, nicht schlecht. See, maybe the next service there'll be some more. Und vielleicht gibt es im nächsten Gottesdienst noch ein paar we're mehr. Almost getting spoiled here. Wir werden hier wirklich verwöhnt. But we need to take this out. Aber wir müssen es nach draußen in between the conferences. Zwischen den Zeiten der Konferenz. If you're a conference junkie, you miss it. Denn wenn du ein Konferenz-Junkie bist, dann verpasst du es. You wait for the next conference. Dann wartest du auf die nächste Konferenz. But you don't do anything in between. Aber in der Zwischenzeit machst du nichts. To spread it. Um das auszubreiten. This is like Book of Acts. This is like Acts chapter 2 and 4. Das ist so wie Apostelgeschichte 2 und 4. Together. Wir sind zusammen versammelt. Die Herrlichkeit, der Geist, die fallen. Und wir sind voller Feuer. Und wir bekommen Impartation. Visions. Visionen. And then in between Acts 2 and Acts 4, they spread revival. Und zwischen Apostelgeschichte 2 und 4 wird die Erweckung breitet sich aus. If you use it, it will increase. Und wenn du das benutzt, dann wird es mehr. If you just use it for yourself, wenn es einfach nur für dich benutzt, it will decrease. Dann wird es weniger. That's why we go to many countries, deshalb gehen wir in viele because Länder. We've received so much, denn wir haben so viel empfangen. That it's so weird now. Sometimes not here, but sometimes I get bored even in church meetings. Und nicht hier, aber manchmal ist es mir sogar langweilig in Gemeindeveranstaltungen. Even if it's alive. Selbst wenn es lebendig ist. God's moving. Und Gott wirkt. Miracles. Und es gibt Wunder. Prophetic. Und es gibt prophetische Worte. Thinking, there's so many people outside have no clue what's happening here. Und dann denke ich, oh, da gibt so viele Menschen draußen, die wissen nicht, was hier passiert. And when I go to the crusades, und dann gehen wir auf so. It's crazy. Und dann gehen wir raus zum Evangelisieren. Thousands are looking at me like this. Und dann ist es verrückt. Da sind Tausende, die gucken mich so an. Not a hungry, excited crowd. Eine hungrige, begeisterte oppressed, Menge. Depressed. Die sind bedrückt und deprimiert. They're outside, they're looking at me. Und die sind draußen, die gucken mich so an. And I have to preach to this crowd. Und dann muss ich zu denen predigen. I love the challenge. Und ich liebe diese Herausforderung. So to me, that's more exciting. Es ist für mich viel spannender. Because they don't know how to act. Weil sie wissen nicht, wie sie handeln müssen. They don't say amen when you preach. Und die sagen auch nicht Amen, wenn du predigst. They're not lost in the worship. Und die sind auch nicht so verloren in der Anbetung. They're like this, looking around, what's going on here? Sondern die schauen so rum. And you have to come up on the stage. Und dann musst du auf die Bühne. No one saved. Keiner ist errettet. And you have to bring it in. Und du musst es reinbringen. And the Lord taught me. Und er hat mir gezeigt. And I learned this from Ruth Heflin. Und ich habe das gelernt von Ruth Heflin. Wenn das so eine Menge ist. And there's not a glory there. Und da ist keine Herrlichkeit. How do you break through? Wie brichst du da durch? You go to your heavenly seat. Du gehst an deinen himmlischen Platz. Und du empfängst es an diesen himmlischen Orten. And then from your heavenly seat. Und dann von deinem himmlischen you Ort. You minister. Dienst du. And she would say, if the worship doesn't break through, und sie sagte dann, wenn die Anbetung nicht go durchbricht, to the heavenly worship. Dann geh in die himmlische Anbetung. So I began experimenting with this. Und ich habe das experimentiert. I'm like a scientist, I experiment with the glory. Ich bin wie ein Wissenschaftler, ich experimentiere mit der Herrlichkeit. A lot of people copy other people. Viele Menschen, die machen andere einfach nur nach. But I learn from others. Aber ich lerne but von I also anderen. Like to experiment. Und ich probiere auch Dinge aus. And try things no one's done before. Oder ich probiere Dinge aus, die noch nie jemand getan hat. So wie ein Pionier. So I got to Dubai. Und ich kam nach there Dubai. Was over 1,000 people. Und da waren ungefähr 1,000 Menschen. And this is before people were going to preach in Dubai. Und das war bevor Menschen von draußen nach Dubai kamen, um dort zu predigen. And it was a lot of people there. Und da waren viele Menschen. There were Muslims there. Muslims, people from other countries, Menschen aus anderen Ländern, from Saudi Arabia, from Qatar, von arabischen Ländern, Katar und so and weiter. It was like it wasn't really breakthrough, you know? Und da war nicht wirklich so dieser Durchbruch. And the pastor told me, be careful what you say. Und der Pastor sagte mir, pass auf, was du sagst. We don't want to get in trouble. Wir möchten hier keine Schwierigkeiten. We don't want to offend anybody. Und wir möchten keinen irgendwie you know, verletzen. So, okay, you know, I'm thinking, don't say this, don't say this. Und dann ich dachte, oh, das darf ich nicht sagen, das sollte ich nicht sagen. And I felt like Saul's armor was on me. I couldn't be free. Und dann fühlte ich mich wie David mit der Rüstung von Saul und ich konnte mich nicht frei bewegen. Go to my heavenly worship. Und dann sagte der Herr, geh an meinen himmlischen Anbetung. So during the worship, und während der Anbetung, I laid on the floor, bin ich auf dem Boden gelegen. And I just got wasted in the glory. Und dann war ich einfach nur in dieser Herrlichkeit. They thought I was sick. Why is he on the floor? Und die dachten, ich sei krank. Warum liegt er da am Boden? Oh, should we call the doctor? Und die waren sehr besorgt, sollen wir den Arzt rufen? I was like, I'm gonna lay down and just soak in the glory, you know. Aber ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich lag da einfach und wurde eingetaucht in der himmlischen Herrlichkeit. Ich war an dem Kristallmeer. Ich habe meinen Namen gehört. Oh, is that you, Lord? Sag ich, oh Herr, bist du das? No, it's the pastor calling me to preach. Nee, der Pastor, der wollte, dass ich nach vorne gehe. So I came back in my body. Ich kam zurück in meinen Körper. And I forgot everything he told me. Und ich habe alles vergessen, was er mir gesagt and hat. And I came up. Und dann kam ich dahin. Hi, Dubai. Und sag, hallo, Dubai. Please leave any explosive backpacks in the front door. Bitte lass alle explodierende Taschen da hinten. And any remote control devices. Thank you. Und auch alle Fernbedienungen, bitte lass sie da and hinten. And the pastor looked at me like, what the und der Pastor, der schaute mich so an. Oh my gosh. Oh nein. And there was this awkward silence for a moment. Und da war so eine ganz komische Stille für everybody einen Moment lang. Around. Die haben sich so umgeguckt. And everybody started laughing. Und dann haben alle angefangen zu lachen. And then the Holy Spirit came in. Und dann kam der Heilige Geist and the hinein. Power came in. Und die Kraft kam and hinein. The miracles came in. Und die Wunder kamen. We had people's white hair turning black. Und wir hatten Leute, die hatten weiße Haare und die wurden wieder we schwarz. Had evangelically accepted healings. Wir hatten wirklich Heilungen, die akzeptiert waren. Then we had the unusual miracles. Und dann hatten wir die ungewöhnlichen there's Wunder. The Germany accepted healings and then there's the unusual miracles. Nun, es gibt die Heilungen, die in Deutschland akzeptiert sind und dann right? gibt es Germany die has accepted ungewöhnlichen now, okay, back Heilungen. Can be healed, that's okay. Okay, in Deutschland haben wir tumor das akzeptiert. Tumore sind gegangen. Gold teeth? Rücken wird geheilt. Oh, no, that's Goldzähne? Oh nein. Hair turning, bald head growing hair we've seen. Oder kahle Köpfe, wo wieder Haare wachsen. And they were shocked. Und die waren schockiert. So how many want to learn to go into the heavenly realm? Wer möchte lernen, an diesen so himmlischen Ort zu gehen? This is easy. This is almost too easy. Das ist fast zu leicht. Like I come here, I like it. It's a vacation, you know. Es ist einfach. For me, but next in 2 weeks, I have to go or end of the month to Uruguay and Argentina. Am Ende des Monats gehe ich nach Uruguay und Argentinien. Actually, Uruguay is very hard. Uruguay ist wirklich hart. It's like Europe. Das ist so wie Europa. Only a few % are born again. nur ein paar Prozent Wiedergeborene. Ich rede nicht von der Kirche, sondern den Menschen draußen. Atheist, die sind atheistisch, humanistisch. So you're preaching. Und du predigst. And und dann sitzen die so da. Not like, you know, Columbia or something. Das ist nicht so wie in Kolumbien oder so. And to break open this place. Und da das aufzubrechen. How many want to see the hardest places in Germany break open? Wie viele möchten sehen, dass die härtesten Orte in Deutschland God aufbrechen? God specializes in the hard places. Gott ist Spezialist für die harten Orte, für and die schwierigen Orte. Worship, und während der Anbetung. I saw us breaking a glass ceiling. Habe ich gesehen, wie so eine Glasdecke zerbricht. And there's an expression in America when you break through in an area, you break the glass ceiling. Und in Amerika gibt es so einen Ausdruck, das heißt, wenn du in einer Gegend so einen Durchbruch hast, dann sagst du, du brichst durch diese Glasdecke durch. Und ich habe gesehen, diese Glasdecke und wieder was zerbrochen ist. The limit over Germany, something, or at least over this area. So die Begrenzung über Deutschland oder zumindest über diese something Gegend new hier. Is breaking open. Und etwas Neues bricht auf. And also a few years ago when I was in Argentina with Stephanie preaching. Und vor einigen Jahren, als ich in Argentinien war mit Stephanie und wir haben dort gepredigt. I saw a vision. Habe ich eine Vision gesehen. This is about two or three, maybe three years ago. Das war vielleicht 2-3 Jahre. And I saw the earth bending in pain. Und habe ich gesehen, wie die Erde sich beugt in Schmerz. From the end time things. Von diesen ganzen Endzeitereignissen, von den Kriegen. The natural disasters. Von den Naturkatastrophen. The earth was groaning like, oh, und like, die Erde, die so stöhnte. And one part of the earth would be like in pain. Und ein Teil der Erde war in Schmerz and some und da war Zerstörung. But it would open up on the other side of the earth supernatural harvest that was not normal for that time. Aber auf der anderen Seite hat sich's geöffnet und da gab's übernatürliche Ernte, die nicht normal war für diese Zeit. And the more the earth was groaning and in pain, und je mehr die Erde stöhnte und in Schmerz war wegen Kriegen, Krankheiten und sonstigen Sachen, another side of the earth that was not ripe for harvest suddenly started opening up for harvest. War eine andere Seite der Erde, die noch nicht bereit war für die Ernte, hat sich plötzlich geöffnet für Ernte. And what the Lord began to show me even this weekend, und er hat mir sogar dieses Wochenende gezeigt, with this war in Iran, mit diesem Krieg in Iran, the prince of Persia, dass der Prinz von Persien has started to become defeated. Das wurde angefangen, dass er wirklich niedergeschlagen wird. Und der Erzengel Michael hat überwunden. So something has shifted, also etwas hat sich so gedreht for the entire world, für die gesamte Welt, for the body Christ. Für den Leib Christi. Something has been broken, da wurde etwas zerbrochen. And we're gonna start to see openings. Und wir werden wirklich sehen, wie sich das öffnet. Nations that were not so open. Für Nationen, die bisher nicht noch Nations nicht geöffnet like Saudi Arabia, where we can start to go and do some big things. So wie die arabischen Länder werden sich öffnen, da werden große Dinge passieren. I believe I'll do a stadium event in Iran. Ich glaube, ich werde so ein Stadium Event haben in Iran. I feel the wave as I said that. Wow, ich fühle die Herrlichkeit. Nations open up. So we're in that season. Nun, wir sind in dieser Zeit, of the shift, wo diese Umschaltung and we don't passiert. Realize, we say, oh, it's just another war in the Middle East, you know. Und wir sagen, ach ja, nun weiterer no, Krieg da im Nahen Osten. It's prophesied. Nein, das ist, wurde. It says, I will destroy the kings of Elam, which is Persia. Nun, das wurde prophezeit, da heißt es, ich werde den König, also Persien, zerstören. And I will destroy their bow. Und ich werde ihren Bogen zerstören. Not just the arrows, the bow. Nicht nur den Pfeil, sondern den Bogen. The launchers that cause the missiles. Sondern die, die dafür sorgen, dass and diese Raketen abgeschossen werden können. Und die Kraft ihrer Stärke. That's nuclear. Das ist die Nuklearkraft. It's prophesied. And I will put my throne in Iran. Das wurde prophezeit und das heißt, und ich werde meinen Thron in Iran that etablieren. Sounds like what he says about Jerusalem. Das ist das, wie das, was da über Jerusalem there's sagt. Something opening up of the glory portal in Iran right now. Da öffnet sich etwas, dass die Herrlichkeit ausgegossen wird im Iran. And it's going to open up something on the earth. Und es wird etwas auf der Erde öffnen. But a great shaking is also coming. Aber es kommt auch eine große Erschütterung. Because this principality has been put down. Weil diese Mächte niedergeschmettert there's wurden. There's going to be reverberations across the earth. Und dann wird es auf der ganzen Erde so diese Erschütterungen so the next few weeks, geben. So in den nächsten may be very intense. Die mögen wahrscheinlich sehr intensiv in the Western world. Werden in der westlichen Welt. Do not fear. Fürchtet euch nicht. Do not worry. Macht euch keine it's the Sorgen. After effects das ist, sind die Nachwirkungen. Of a principality coming down. Da der Prinz von Persien runtergekommen and then ist. After a season, und nach einer bestimmten you're gonna start Zeit to see the overflow. werdet ihr diesen Überfluss sehen, die Ernte. And I believe Germany is connected somehow to this. Und ich glaube, dass Deutschland da irgendwie dran mit verbunden ist. It's like Germany's ist. Been on pause. Es scheint, dass Deutschland so auf Pause war. God's pushing the unpause button. Und Gott drückt jetzt auf den Pause-Ende-Knopf. Like an airplane in a holding pattern. So wie ein Flugzeug, das so in der Warteschleife ist. Have you been in an airplane where they say, sorry, we cannot land, there's problems, we have to wait? Wart ihr schon mal im Flieger und dann seid ihr in dieser Warteschleife und sagt, nein, tut mir leid, wir können jetzt gerade nicht landen. 2 hours waiting to land, you know? Und manche müssen da 2 Stunden rumkreisen, where bis sie landen in a holding können. Pattern. Und so waren wir in so einer Warteschleife, until some things on the ground are resolved. Bis irgendwas auf dem Boden geregelt and ist. It's about to start. Und es beginnt bald. And the last vision I saw, und die letzte Vision, die ich sah, revival in San Diego, während einer Erweckung in San Diego, I was taken above the earth, habe ich gesehen, ich wurde so über die Erde and genommen. I saw little lights in different cities. Und dann habe ich so kleine Lichter gesehen über said, verschiedenen oh, what's Städten. That? I'm looking. Und ich sagte, was ist and das, the light was ich or the sehe? Fire would get bigger and bigger and bigger. Und das Licht und das Feuer wurde größer und größer. And the Lord began to show me, those are the glory centers on the earth. Und Gott hat angefangen mir zu or zeigen, apostolic centers, das sind die it. Herrlichkeitszentren der Erde, apostolische Zentren. And as they were growing, und während sie wachsen, one here, one here, so eins hier und eins they would start hier, to get bigger and start to connect with each other. Wurden sie immer größer und fingen an, sich miteinander zu verbinden. And I saw people preaching in one glory center, inviting to the other. There was a connection. Und da war so diese Verbindung. Ich habe gesehen, wie Leute aus einem Herrlichkeitszentrum in dem anderen predigten und umgekehrt. And God was creating ley lines in the spirit. Und Gott hat so diese Leylinien da im Geist gelegt. It's like the demonic, they have their ley lines under the nun, die dämonischen Mächte, die haben auf der Erde diese Leylinien. So does the Lord. Aber so hat es jetzt der Herr. And people at times like Philip were being supernaturally transported in between these portals. Und so wie Philippus werden Leute übernatürlich transportiert werden. Like a supernatural highway in the spirit. Auf diesen übernatürlichen Autobahnen im and Geist. We've been transported several times. Wir wurden mehrfach schon transportiert. But it's going to start to increase in the last days. Aber es wird immer noch mehr werden in so diesen letzten maybe Tagen. Maybe because the world will try to restrict movement. I don't know. Ich weiß nicht, vielleicht weil die Welt sich mehr bewegt. But there'll be a need. Aber da wird so wirklich die Notwendigkeit bestehen für übernatürlichen Transport. And glory centers like this. Und für Herrlichkeitszentren how many, so wie hier. How many pastors do you have here? Wie viele Pastoren you're habt ihr hier? Pastor of another church outside of this church. Pastor einer anderen Gemeinde okay. Well, außer der Gemeinde hier. Not many, because they're all pastoring at their church. Nicht viele, gell, weil die sind zu Hause in ihren Gemeinden. But it's going to start to grow. Aber es wird anfangen zu wachsen. And then, as the dots connect, und während sich diese Punkte verbinden, like a big bonfire, dann wird es so wie ein riesiges Buschfeuer sein. And as I was there in the worship, und wo ich da im Lobpreis war, habe ich angefangen, was for zu Germany, sehen. A national day of prayer. Für Deutschland einen nationalen Gebetstag. There's someone high up in the government or somewhere, I don't know how, irgendjemand or oben in der Regierung wird es zulassen or promote oder unterstützen oder sogar hervorrufen. Prayer, repentance, crying out for help from God for einen Germany. Einen echten nationalen Gebetstag mit Buße und Gebet für Gott. And if they will do this, und sie werden es tun, it will start to shift something. Und dann wird sich etwas umkehren. The principalities and power over the nation will start to go back. Dann werden die Mächte und Gewalten über der Nation anfangen zurückzuweichen. And pray for us because America, we're doing it in May 17. Betet für uns, weil wir werden das tun in Amerika am 17. Mai. Mine, ein Freund von mir, who's friends with Trump's family, der befreundet ist mit Trumps and Familie, another man of God, Jonathan Kahn, und ein anderer Mann Gottes, Jonathan Kahn, hat mir letzte Woche gesagt, I asked him, are you going to be there? Ich habe gesagt, wirst du dort sein? He says, no, but I'm the one who kept telling the Trump family they need to do a prayer for the whole nation at the Capitol. Dann hat er gesagt, nein, aber ich bin derjenige, der Trump-Familie gesagt hat, sie müssen so ein Gebet halten im Kapitol. Rededicate the country to Jesus. Um ihr Land wieder Jesus zu weihen. So it's perfect timing. Perfekte Zeit. Like right now, you know? Jetzt. And in July, und in Juli, it's the 250th anniversary of America. Ist das 250. Jahrestag von Amerika. And like Germany, und so wie Deutschland, our nation can go really bad now or really good. It's right uns, in the middle. Liegt unsere Nation so jetzt in der Wende? Es kann wirklich ganz schlimm werden oder ganz gut. It could go either way. Es kann in die eine oder andere only Richtung gehen. The church can make the difference. Nur die Gemeinde kann den Unterschied machen. Doesn't say if the wicked repent. Das heißt, wenn der Böse Buße tut. Says if my people. steht nicht in der Bibel, sondern es heißt, wenn mein Volk, das nach meinem Namen gerufen ist, sich demütigt und betet und von unseren bösen Wegen sich abwendet, dann wird er unsere Sünden vergeben, die Sünden der Nationen, und unsere Gebete hören. Nicht von der Gemeinde, sondern von der Nation, und wird das Land heilen. Wer möchte, dass das Land Deutschland geheilt wird? Und wenn ich Deutschland sage, dann meine ich die deutschsprachigen Länder drumherum, so wie Österreich, Schweiz. There's been many repentance. Und es gibt viel Buße. But it's more like a more national, you know. Aber es, dass es mehr national wird. On a higher level. Auf einem höheren Niveau. And there's areas in Germany where the bloodshed was so bad. Und es gibt Bereiche in Deutschland, da war das Blutvergießen so schlimm. Some regions have never been redeemed. Und manche Regionen, die waren, wurden nie erlöst. And these prayers. Und diese Gebete. And even a national repentance. Und sogar so einen nationalen can shift the soil. Gebet und Buße können das umdrehen. We live in Arizona. Wir leben in Arizona. And our US did very bad things to the Indians. Und US hat wirklich viel schlimme Dinge den Indianern angetan. Not the Indians from India. No, no. Nicht den Indern, sondern den Indianern. India is different Indians, you know. You know, Indians. Whoa, whoa, whoa, whoa, those ja, Indianer. Indians, India, I'm from India. You know, it's different. Also nicht die Inder, sondern Indianer. Im Englischen ist es das gleiche Wort, deshalb. Two different Indians. Columbus didn't know which ones he was looking for. Columbus wusste nicht, nach welchem er Ausschau halten sollte. Columbus thought he was looking for. I'm from where I'm from. Und Columbus dachte, er sei in Indien. And he found Native American Indians. Und dann hat er amerikanische Indianer gefunden. How? Take me to your people. You know, different. Anyway, I don't know. So we came to Sedona. You've been there. Mhm. Wir kamen nach Sedona. Very New Age town. Das ist eine sehr starke New Age, von New Age geprägte Stadt. Everybody's a guru. Und jeder ist da ein Guru. There's more gurus than followers in that town. Da gibt es eigentlich mehr Gurus als irgendwie Nachfolger der Gurus. We make a joke there. There's more channels than TV sets there. Und da heißt es, da gibt es mehr Channels, also Kanäle, als es Fernsehstationen gibt. It's a crazy place. Das ist so ein Wortspiel. Das ist wirklich ein verrückter Ort. And I come there from France. Und ich kam da von Frankreich. How are we going to win these people? Wie können wir diese Leute gewinnen? And he said to me, und er sagte zu mir, bless the Indians. Segne die Indianer. There's no Indians here. Hier gibt's keine Indianer. He said to me, exactly. Sagte genau. Okay, there's no Indians, but bless the Indians. Okay, es gibt hier keine Indianer, aber ich soll and die then segnen. I started to pray and research. Und dann habe ich gebetet und habe nachgeforscht. They kicked the Indians out. Die haben da die Indianer rausgejagt. They lied to them, they took the land. Sie haben sie angelogen, sie haben ihr Land so geklaut. The land is cursed. So das Land ist verflucht. You can't have revival. Da kannst du keine Erweckung they haben. Cursed it. Sie haben das verflucht. With their native tongue. Mit ihrer, let this land not produce. Mit ihrer Stimme. Sie haben gesagt, it's das Land soll nicht produzieren, physically. Nichts hervorbringen, das ist trocken. So the Lord gave us a strategy. Und er hat uns eine Strategie we went geschenkt. To the closest Indian reservation. Wir gingen zu dem nächsten Reservat von we took Indianern an offering for them. Und haben ein Opfer für we sie went to the city council gebracht meeting. Und haben da diese Verwaltung, presented our offering. Haben denen ein Geschenk gebracht. These special Indian rugs we found. So ganz spezielle indische Teppiche oder sowas, die because wir gefunden like haben. That stuff. Die mögen so Zeug. And we presented it to them. Und das haben wir ihnen gegeben. And they start crying. Und dann fingen sie an zu weinen. And we said, this is your land. Und da haben wir. Yeah, it's a culture. Mm-hmm. It's a culture. They told us, if you give them a big Indian rug, they'll be so happy. Ja, weil das, die haben so eine Kultur der Geschenke. Und da haben sie uns gesagt, wenn wir denen was it's Tolles schenken, dann es berührt die. Like if I gave, you know, George a big Wiener Schnitzel or something, he'd be so happy. You know, like. Das ist so, wenn ich Georg ein großes Wiener Schnitzel bringen würde, dann wäre er so glücklich. And he would feel honored, you know. Or sauerkraut, I don't know. So bad. This is bad stereotypes, I know. Das ist vielleicht ein He's like, no, I like salmon. What are you talking about? Okay. I'm not like the other Germans. I'm special. Okay. Du sagst, ich bin nicht wie die anderen Deutschen. Ich bin besonders. I'm getting drunk. So, anyway, we did this, and the guy was, the chief was crying. Und dieser Chef von diesen Indianern, der hat angefangen zu weinen. And I said, would you release a blessing in your native language over the land? Und dann habe ich gesagt, würdest du einen Segen aussprechen in deiner eingeborenen Sprache über dem Land? Because the land responds to the native tongue. Weil das Land reagiert auf die entsprechende Sprache. The native tongue cursed it. Die nationale Sprache hat es verflucht. Now we need the native tongue to bless it. Und jetzt brauchen wir es, dass diese Sprache wieder dieses He's Land segnet. Er ist nicht errettet, er ist kein Christ. Aber das ist egal. It's his land. Das ist sein Land. And we're it's living in it. Und wir leben da. I said, help us, und er sagt, hilf uns, us, segne with uns your words, mit deinen so Worten, we can bring good. Dass wir was Gutes da reinbringen können. Began to bless it. Und dann fing er an zu Receive segnen, the gift, eine Gabe anzunehmen. And suddenly our ministry took off in that town. Und plötzlich hat unser Dienst wirklich Erfolg gehabt in dieser Stadt. Wir hatten Konferenzen mit Menschen von überall. He gave us our own ministry building. Wir haben ein eigenes Gebäude für unseren Even Dienst bekommen. Even the churches did not have their own ministry building. Selbst die Gemeinden dort hatten nicht ihr eigenes Gebäude. We did open air on the top of the mountain, like evangelistic events. Und ganz oben am Berg haben wir evangelistische Veranstaltungen gehabt in einem Zelt. The favor of God came. Und wirklich die Gunst Gottes God's kam. Redeem the land of Germany. Gott wird das Land Deutschland For erlösen. The original purpose. Und zu seinem ursprünglichen Ursprung und Absicht hin zurückbringen, um das Evangelium zu verbreiten, weil überall in der Welt, everywhere. Wo ich hinkomme, gibt They love es Deutsche. They love traveling. Die reisen gerne. They can't wait to get out. Die können nicht warten, rauszugehen. They're in Paraguay, they're in Iran. Die sind in Paraguay, they're Iran. They're in Greece, they're in Chile. In Griechenland, Chile. Everywhere I go, run into Germans. Überall, wo ich hinkomme, sind Deutsche. They don't realize they're the most evangelistic people without realizing it. Das ist ihnen gar nicht bewusst, dass das Volk sind, das am meisten evangelisiert, ohne es sich bewusst the zu machen. The ones I meet are not saved, but they don't realize they're, you know, evangelistic. Die, denen ich begegne, die sind nicht errettet, aber es ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie eigentlich evangelisieren. I think Germany will be the Antioch spreading it. Ich denke, dass Deutschland sein wird wie Antiochia, die das verbreiten. Now what's happening now? Und was passiert jetzt? So I shared it before. Ich habe es vorher gesagt. Tomorrow. Morgen. Morten, was ist es? Morgen. Morgen, guten Morgen. Mhm, genau. Jawohl, das ist ja gut. Du bist ein guter Mädchen. Danke, danke. Morgen. Tomorrow is the Feast of Purim. Morgen ist das Fest Purim. Amen. Mhm. It's in the Bible. Es steht in der it's Bibel. Biblical. Das ist biblisch. And often God moves in cycles, und patterns, Gott seasons. Bewegt sich oft in Zyklen, in solchen Zeiten. And they celebrate und die feiern das. The defeat of their enemy in Persia. Und die feiern an Purim feiern sie die Niederlage des Feindes in Persien. Khomeini just got killed. Khomeini wurde gerade gestern oder so Tomorrow getötet. Is Purim. Und morgen ist Purim. They're going to be celebrating. Und wir werden feiern. It's a prophetic sign. Das ist ein prophetisches Zeichen für die Gemeinde. If physical Israel is getting a breakthrough, wenn das physische Israel einen Durchbruch you're hat, spiritually Israel, ihr seid das geistliche Israel, you're about to get a breakthrough. Dann werdet ihr auch einen Durchbruch bekommen. Against the powers and principalities. Gegen die Mächte und Gewalten. That look really big. Die wirklich groß It looks aussehen impossible. Und wo es unmöglich aussieht. But help is on the way. Aber Hilfe ist auf dem Weg. And und it's also a blood moon. Es ist auch wieder Blutmond. It's coming, I think, in a few days too. Ich glaube, das kommt auch in ein Very paar Tagen. Very interesting, the signs. Die Zeichen sind sehr patterns. Interessant und die Muster, and die da dahinter sind. It's the year of the red horse. Und es ist das Jahr von dem roten Pferd. War. Krieg. Even China declared it's the year of the red horse. Every year they have an animal that they name the year. Und China, die haben doch jedes Jahr so ein Tier, nachdem sie das Jahr benennen. Und die haben auch gesagt, das ist das Jahr des roten Pferdes. Chinese New Year. Even Chinesisches in Dubai, Neujahr. There is celebration. They had the red horse. Selbst in Dubai feiern sie das rote Pferd. The four horsemen. Die vier Pferde. In die vier Reiter in Offenbarung. So it looks like this. Es sieht so aus. But in the natural. Aber im Natürlichen, when you see physical Israel, wenn du das physische Israel siehst, taking back what God promised them, dass das zurücknimmt, was Gott ihnen verheißen hat, and we're connected, und wir sind verbunden, the church is going to take back land spiritually that was lost. Dann wird die Gemeinde Land zurücknehmen, das verloren war. Simultaneously. Und das wird simultan passieren. And it's also Ramadan. Und dann ist auch noch Ramadan. Normally we never, USA never attacks any Muslim country during Ramadan. Und normalerweise greift die USA kein muslimisches Land während dem Ramadan Because an. They're fasting, you know. They're weil die fasten und so. So it's spiritually not the best. So geistig ist nicht am besten. But God is above this all. Aber Gott steht über all dem. Millions of Muslims are going to know Jesus. Millionen von Moslems werden Jesus erkennen. Millionen werden Augen geöffnet bekommen für Jesus. That their God Their God failed them. Weil ihr Gott hat sie im Stich gelassen. And they're going to see the light. Und die werden das Licht sehen. Whew, man, I feel the glory as I'm talking. Ich fühle die Herrlichkeit. There's wells of revival coming. Quellen der Erweckung kommen. Hey, Polly, I sent you a video. I don't know if you saw it on the text. If you can show, tell the guy, I want them to see something. Sorry, I'm making it work. Polly's a great man of God. Polly ist ein großer Mann Gottes. All the way from Kenya. Actually, I'm going to show you the first real quick the Pakistan video because some of you didn't see it. Ich möchte euch kurz das von Pakistan zeigen für that die, die noch Friday night. Do you guys have gesehen that? Gesehen haben von Freitagabend. That one that I already shared. Das, das ich schon gezeigt habe. If you have it. Wenn ihr es habt. If you can hear me. Wenn ihr mich hören könnt. Give me a sign of life. Oh. Sign of life. Good to be in Pakistan. The Jesus blood reconnects us to heaven. He is the only one that can forgive you of your sin. If you want to say this prayer, I want you to stand up. God, I'm very compassionate for this thing, demon. Right now, thank you, pray. Spirit of God, set her free. That's what God is going to do. Hallelujah. Das ist das, was Gott tun That's wird. What he wants to do all over the world. Das will er in der ganzen Welt tun. I'm not showing this to promote myself. No. Und ich zeige das nicht, um mich selber Werbung zu machen, possible. Sondern ich zeige euch das, Even um euch in zu Germany. Zeigen, was möglich ist, sogar in Deutschland. All things are possible. Alle Dinge sind möglich. How many want to see this in Germany? Wie viele von euch wollen das in Deutschland sehen? It takes one crazy person. Und es braucht eine verrückte Person. If God tells you. Wenn Gott es dir sagt. You know, we did one in our state. We did like this in our state. Wir haben das in unserem Staat gemacht, sowas. In 2020. 2020. And it was crazy. Und es war verrückt. It's actually very, very hard to do stadium events in America. Very es hard. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, solche Stadien zu füllen und solche Sachen zu machen in Amerika. Almost nobody does them. Fast keiner macht das. Because everyone's got their own ministry. Weil jeder hat so seinen eigenen Everyone Dienst. Doing their own thing. Und die machen so ihr eigenes Ding. And we're a Christian country. Und wir sind ein christliches Land. So most people they think it's outside. So die meisten denken, das ist draußen irgendwo. But God supernaturally put it together. Aber Gott hat es übernatürlich zusammen gemacht. So many young people were saved. Und so viele junge Menschen wurden errettet. And it opened something in our state. Und es hat in unserem Staat etwas geöffnet. Then God gave us a building. Und dann hat Gott uns ein Gebäude geschenkt. A center. Ein Center. Conference room like this. Mit so einem Konferenzraum, like, so wie hier. 20, like offices. Und 20 Büros, Fernsehstudios. Book department. Und Bücherläden. There's even a basketball court for the da kids. Da ist sogar ein Basketballkorb. In the middle of the pandemic. Und das war mitten in der Pandemie. Anything is possible. Alles ist möglich. The more shaking the world comes, the more God can bless you. Und je mehr Erschütterung in der Welt kommt, umso mehr kann Gott dich segnen. How many got blessed during the pandemic? Wie viele von euch wurden gesegnet während der Pandemie? We saw our ministry grow more during the pandemic. Wir haben gesehen, dass unser Dienst noch mehr gewachsen ist We während der stadium, Pandemie. Wir haben so Stadien the biggest gefüllt. In Arizona. Das größte in Arizona. We had a building. Wir hatten ein Gebäude. We've seen more souls saved than in our entire ministry the last few years. Wir haben mehr Seelen gerettet gesehen wie in unserem ganzen Dienst. We've equipped more people. Und wir haben viel mehr Menschen ausgerüstet. We did a 4-month intensive school. Wir hatten eine 4 Monate Intensivschulung. People moved to Arizona for 4 months. Menschen sind für 4 Monate nach Arizona gezogen. 5 Tage and pro then Woche. We went on the weekends and took them out and did stuff with them. Und am Wochenende sind wir dann mit ihnen rausgegangen, haben Dinge getan. A new shaking is coming. Eine neue Erschütterung kommt. And a new harvest is coming. Und eine neue Ernte kommt. The tree is being shaken, like the Der Baum fruit tree, wird richtig, the cherry tree. Der Kirschbaum wird richtig so geschüttelt. Either you'll be shaken with the tree, entweder schüttelst du dich mit dem Baum or you'll be positioned with the harvesting baskets under the tree. Oder du bist positioniert mit so einem riesen Erntekorb And unter dem Baum. Great shaking comes on the earth. Und das, die große Erschütterung kommt auf You'll die Erde. More harvest than you ever did in any other season. Und dann wirst du mehr Ernte einfahren als in jeder Zeit zuvor. The former and the latter rain at the same time. Der Früh- und der Spätregen gleichzeitig. Yes, shaking's coming. Ja, Erschütterung kommt. Yes, the economies of the world will be shaken. Ja, die Wirtschaft der Welt wird erschüttert. There'll be wars and rumors of war. Und es gibt Kriege und Kriegsgerüchte. Yes, there'll be more plagues. Ja, und es gibt noch mehr Krankheiten. But the end is not yet. Und Plagen. Aber yes, you'll be persecuted. Ende ist noch nicht da. But ja, the end is not yet. Wir werden verfolgt werden, aber so where are we now? Ende ist noch nicht da. Where are we in the end times? Wo sind wir jetzt in der Endzeit? We're in between wars, rumors of war. Wir sind zwischendrin, zwischen Kriege und Kriegsgerichten, persecution, mit Krankheiten und Pest und Verfolgung. And then it says, end is not yet. Und dann heißt es, das Ende ist noch nicht But da. Aber this gospel of the kingdom shall preach in all the earth. Dieses Evangelium des Königreiches wird auf der ganzen then the Erde kommen. Gepredigt werden und dann kommt das so Ende. Right in the middle of the shakings. Wir sind in der Mitte dieser Erschütterungen and the world harvest. Und der Welt zwischen We're der Erschütterung und der right Ernte. Now. Wir sind dazwischen irgendwo. Don't hide in a hole somewhere. Und verbirg dich jetzt Don't nicht da im Loch. Cave to hide. Und versuch jetzt nicht eine Höhle This is zu your finden. Time to let your light shine. Sondern das ist jetzt deine Zeit, um Not dein Licht leuchten zu lassen. Now one day if God says, go here, okay. Wenn eines Tages Gott sagt, geh dahin oder dorthin, right okay. Now he needs aber you. Jetzt braucht er dich. Yeah, during the pandemic it was a time to hide. Ja, in der Pandemie war eine Zeit, sich zu verbergen. Close the door while I shake the earth. Tür zu machen, während die Erde erschüttert But now we're out. Wird. Aber jetzt sind wir draußen. You can take your mask off. It's okay. Jetzt kannst du deine Maske wieder wegmachen. It's hard to eat anyway with a mask. Es ist eh schwierig zu essen, wenn du eine Maske aufhast. I see an airplane trying to eat. So im Flugzeug muss man das so machen. Very hard. War echt schwierig. Even now there's still people wearing masks in by the beach in California. Es gibt jetzt immer noch Leute am Strand in Kalifornien, die eine Maske tragen. They don't have internet. They didn't know it ended. Die haben vielleicht kein Internet und wissen nicht, dass die Pandemie vorbei ist. It's like when the war ended. Es ist so, als wann some soldiers didn't get the memo. They're still fighting. Als der Krieg zu Ende war, manche Soldaten die Info nicht bekommen und weitergekämpft. Hey, it's okay. Go back to your house. Und dann sagen, hey, es ist okay. Du kannst nach Hause gehen. Du musst ja nicht bleiben. Amen. It's time to take the land. Es ist Zeit, das Land einzunehmen. Now, really quickly here. Let's go here. Jeremia 1, Vers 5. I'm going to go a little deeper. Ich gehe ein bisschen tiefer. Before you were in your mama's womb. Bevor du geformt wurdest in deinem im Mutterleib. I knew you. Habe ich dich schon gekannt. He knew you. Er hat dich schon gekannt. Or foreknew you. Oder wusste, dass du Either kommen knew wirst. You or he saw you or he knew you in the future, however you want to look at it. Wie immer du das betrachtest, er kannte dich oder er hat dich in Zukunft But gekannt. You didn't exist as a whole person yet. Und du hast aber noch nicht existiert als Person. He knew you in the spirit to spirit. Ja, aber kannte dich von Geist zu Geist. How many believe you are a spirit? Wie viele von euch glauben, ihr seid Geist? You're in a body, ihr seid in einem but Körper. Your body is not you. Aber euer Körper, das bist nicht you du. Die, denn wenn du stirbst, your spirit goes back to heaven. Dann geht dein Geist zurück in den Himmel. So the real you das wahre Du is the spirit part of you. Ist der geistliche Teil God von dir. Spirit into Adam and Eve. Gott hat Geist hineingeblasen in Adam und Eva. Are you with me so far? I'm going to give you a revelation that's really going to help you. Ich werde euch eine Offenbarung geben, die euch echt How many hilft. Love revelation? Wie viele von euch lieben revelation Offenbarung? Revelation brings manifestation. Offenbarung bringt Manifestation. I was going to do healings at the beginning. Ich wollte am Anfang Heilung but I felt like machen. We had such a powerful moment already. Aber ich habe so gespürt, wir hatten schon we'll so see, eine we'll see at the end. Mächtige Zeit und wir but, werden am but Ende right now, sehen. Revelation is key. Aber jetzt kommt die Offenbarung. Amen. Amen. We've had so many and God can you know you can be healed just sitting there. Ich meine, ihr könnt geheilt werden, während ihr da sitzt. We had a kid, he was short and he grew in the meeting and we didn't pray for him. Wir hatten ein Kind, das war zu kurz und es ist gewachsen während der Veranstaltung. Wir haben nicht mal gebetet. The kids were picking on him in school. Und die Kinder haben sich über das Kind lustig gemacht. He was 13 years old. Weil das war short for his age. Vielleicht 13 Jahre and alt oder so. In the meeting he grew like this much. Und ist so viel gewachsen während der Veranstaltung. Crying, und der hat geweint, sein Vater hat geweint. Probably came to school the next day. Und wahrscheinlich kam er nächsten Tag bullies. In die Schule zu seinen hey, Kumpels. Who's your daddy now? Und wer ist jetzt dein Vater? I don't know if that translates, but so Ezekiel 37. Hesekiel 37. When he commanded the dry bones. Als er zu den toten right? Gebeinen gesprochen Come together. Hat. Kommt zusammen. That's a spoken word. Das ist ein gesprochenes Glory. Wort. Herrlichkeit. Then you speak what you hear, und right? Du hörst und dann sprichst du, was du hörst. And then happens. Und dann passiert es. But he said, as he looked, aber er sagt, als er gesehen flesh hat, came on the bones. Dann kam Fleisch zurück an die Knochen. So there's the speak, there's glory first. Erst kommt die Herrlichkeit. There's a whole teaching how to get in the glory. Das ist eine ganze Lehre, wie man then dahin you kommt. Speak what you hear God say. Und in der Herrlichkeit dann sprichst du, was du hörst, dass Gott sagt, nicht was du willst. Jesus said, I only do what I see or hear my Father do. Jesus sagte, ich tue nur, was ich sehe oder höre, was der Vater That's tut. That's why sometimes you pray for someone and there's an instant miracle. You try the same way, it doesn't work the second time. Und deswegen ist es oft so, du betest für jemanden und es gibt sofort ein Wunder und dann betest du noch mal genauso ein anderes Mal und es passiert Because nichts. You try to make a formula out of it. Weil du versuchst, deine Formel daraus zu machen. But sometimes you have to hear the Lord, or maybe it's a different way on this one. Und du musst dann vom Herrn hören, der dann sagt, so, da machen wir das jetzt anders. So I just did what I heard and saw. Also er hat getan, was er hörte und sah. And he said, you know, spoke. Und er sprach. Creation hears when you speak. Die Schöpfung hört, wenn du sprichst. Bones heard him. Und die Knochen haben ihn Creation gehört. Creation hears you. Die Schöpfung hört dich. Come together. Komm zusammen. Come together right now over me. That's what he's saying, maybe. Don't worry. It's a song. But they came together. Ja, wir kennen das Lied. Und dann kamen die zusammen. And then he looked. Und dann hat er geschaut. When we say we do miracles, check your body now. Do something you couldn't do. That's the looking. Das ist das Schauen, wenn wir Wunder wirken und dann sagen wir, schau mal deine Knochen an, so tu irgendwas, was du vorher nicht tun konntest. Und in diesem Schauen, das schafft, das schöpferisch. Das, wonach du guckst. Just like speaking can create. Das ist so wie beim Sprechen. You understand that, right? Versteht ihr das? Okay, but there's another level. Aber es gibt noch einen Level. I'm just backing up a bit so that we can jump to the next. Eine andere Ebene und ich möchte euch da ein bisschen Info geben, now, damit wir da hinkommen. If you want to learn about these principles, wenn ihr über diese Prinzipien lernen möchtet, how to go from anointing ministry to glory, wie ihr von Gesalbendienst zur Herrlichkeit kommt. Da gibt es viele Bücher. Mysteries of the glory, Geheimnisse der Herrlichkeit. Glory invasion, die Herrlichkeitsinvasion. I can't remember all the other books I have. Und die anderen Bücher. Secrets of the glory, Geheimnisse der Herrlichkeit. Limitless glory, und Leben in der Herrlichkeit. My newest book, das neueste Buch. It's called, I don't know if it's here. Das ist mit End Glory in the End Times. Das neueste Buch ist die Herrlichkeit in der Endzeit. One of these books are mine. I just can't read it. But we're going to go further. Aber wir gehen weiter. So then he rose. He did a mass resurrection. Und er hat dann eine Massenauferstehung gemacht. How many want to see mass resurrections? Wie viele von euch möchten Massentotenauferweckungen sehen? The only problem is you need to see a lot of dead people. Das Einzige ist, ihr müsst viele Tote sehen vorher. End times, perfect time to Endzeit, try that. Endzeit, perfekte Zeit, um das auszuprobieren. There's gonna be a lot of dead people in the end times. Es gibt viele Toten in der Endzeit. You're laughing. Haha, that's great. Okay. Und ihr lacht. Oh, das ist toll. So he commanded. Und er befahl. Breath into them. In English it says breath. I don't know what it says in German. Atem. It says breath, like. Atem. Okay. But the original. Aber original heißt when es. When I was preaching this in French-speaking Canada. Als ich das in Französisch Kanada gepredigt habe. In French it's spirit with a small s. Da ist es Geist mit einem kleinen s. As I was preaching, I got a revelation. Und während ich selbst predigte, habe ich so eine Offenbarung bekommen. I know how to raise the dead. Ich weiß jetzt, wie man die Toten auferweckt. You have to command the human spirit to come in. Du musst befehlen, so, dass der menschliche Geist wieder reinkommt. Ganz einfach. If you have a dead person, wenn du jetzt tot bist, what are you gonna do? Was machst du? Do you have faith to be raised from the dead, sir? Hast du jetzt Glauben, von den Toten aufzuerstehen? You didn't have faith, that's why you didn't get raised. Nee, du hattest keinen Glauben, deswegen bist du tot. I bind death. Und ich binde tot. I anoint you with oil. Und ich salbe dich mit Öl. Put a handkerchief on you. Und ich lege ein Handtuch auf dich. Do you have any sins you need to repent of? Hast noch irgendwelche Sünden, da musst du Buße tun, bevor wir beten? It doesn't work. Das funktioniert nicht. It's a little different. Bisschen anders, oder? You can't use these things. Du kannst diese Dinge you nicht can't benutzen. Push them on the floor to get slain, so you don't have to pray for them. Und du kannst sie auch nicht schubsen, dass sie Some auf den people, Boden they don't want to pray fallen. For them, they just push them. Okay, bye. Und du nicht mehr für sie beten I have 20 musst. Different demons and a problem. Okay. No. So, spirit of this man, come in. Du musst sagen, Geist dieses Mannes, komm wieder rein. And then that weekend, und an diesem Wochenende, I saw some amazing miracles. Da habe ich erstaunliche Wunder gesehen. A little boy, he couldn't walk. Ein kleiner Junge, der nicht laufen konnte, der war gelähmt. And every miracle is different, you know? Und jedes Wunder ist anders. And the man came up to me. Und wie der Mann zu mir kam. And he almost like commanded me. Und er hat mir fast befohlen. Italiener. Italian Canadian. Italienischer I found out his father is in the mafia. Und dann habe ich rausgefunden, sein Vater ist in der Mafia. He's supposed to be an evangelist, but I don't know. Er sollte Evangelist sein, and aber okay. To me, und er sagt zu you mir, need to pray for him. Du musst für ihn beten. Make him walk. Und sorg dafür, dass er wieder said, läuft. First of all, I don't work for you. Nein, er sagt, hey, ich arbeite nicht für dich. I work for God. Ich arbeite für Gott. He wasn't even the pastor. He was just a guy. Der war nicht mal Pastor, der war einfach irgendein Typ. The whole family was sitting there in the road looking at me like this. Und die ganze italienische Familie, die saßen family, da vorne Mama, und haben mich angeguckt. You know, with Italiano Familia. Italiano Familia, Mama, boy, Papa, you know, 13, 14, you pray for a boy, right? Und die sagen, du betest für unseren Jungen, oder? Yeah, I can pray for him. Ich sage, ja, ich kann für ihn but beten. But you don't need just a nice prayer. Aber ihr braucht nicht irgendein nettes Gebet. You need him to walk. Ihr wollt, dass er wieder läuft. Has he ever had prayer? Hat er jemals Gebet oh, bekommen? All the famous preachers prayed for him. Oh, alle bekannten Reinhard Prediger Bonnke, haben für ihn gebetet. Everybody. Benny Hinn, Reinhard small Bonnke, pastors, little pastors, everybody. Kleine Pastoren, große Pastoren, jeder. Now it's your turn to try. Jetzt musst du mal probieren. Wow, not very encouraging. Das war nicht sehr ermutigend. So I said, then I'm not just going to lay hands on him. Und dann sage ich, ich werde einfach Hände auflegen. I'm going to ask the Lord how he wants to do this. Ich werde es nicht tun, sondern ich werde den Herrn fragen, wie. We don't just do what we did before. Ich mache nicht das, was wir vorher getan haben. So I walked away from just. Ich bin so weggelaufen. Oh, show me what to do, and they're looking at me. Und die haben mich so angeguckt. You better do it. It's say, hey Tony, go whack him in the back, you know. So, and I feel the pressure, you know. Und ich spürte diesen Druck. And the Lord said, pull his arm on your shoulder. Und er hat gesagt, nimm seinen Arm and auf deine Schulter. Man who's bothering you to help you. Und sag dem anderen Mann, der dich gerade so nervt. Said, come, you're gonna help me. Er soll dir helfen. Und sagt, komm, oh, no, no. Hilf you're mir. The man. No, you nee, the nee, man. Du bist you're der Mann. The man. So we grab him. Dann habe ich den genommen. His legs are still jello. Und seine Beine waren so. And we just start walking. Und wir haben dann zusammen and angefangen just, zu laufen. Nothing. Und es ist nichts passiert. I'm just obeying. Ich habe einfach nur gehorcht. He didn't say anything else. Gott hat sonst nichts zu mir Maybe gesagt. We tried to help. Ich habe aber nicht versucht, irgendwie zu helfen. Doesn't help. Das hilft dann nicht. And then I thought maybe I should let go and see what happens. Und da habe ich gedacht, vielleicht soll ich ihn loslassen und so schau said, mal, was passiert. Go. One, two, three. Ich habe gesagt, 1, 2, 3, wir lassen los. Down. Und er fiel runter. I said, you okay? Und dann sage ich, oh, bist du okay? Yeah, I'm paralyzed. I don't feel it. Ja, ich bin gelähmt. Ich spüre das eh nicht. That's one benefit. Das ist ein Vorteil. So we picked him up again. So we picked him up again. Und wir haben ihn dann wieder. Because the Lord did not tell me to let go. I'm trying to help God. See? Wir haben den wieder so genommen. Der Herr hat nicht gesagt, ich soll ihn loslassen. Tell him. Ich habe nämlich versucht, Gott nachzuhelfen. In heaven he can walk. Und dann hat Gott zu mir gesagt, sag ihm, im Himmel kann er laufen. I said, when you go to heaven, you can walk, right? Da habe ich gesagt, du, wenn du in den Himmel kommst, dann kannst du laufen. And the boy said, und der Junge sagt, yeah, you preached. Ja, du hast gepredigt. On earth as it is in heaven. Auf Erde, so wie es im Himmel ist. And heaven's glory is here. Und die Herrlichkeit des Himmels so ist hier. Technically, so technisch, I should be able to walk. Müsste ich fähig sein zu laufen. He got a revelation. Er hat diese Offenbarung then he bekommen. Said, hold on, let me try now. Und dann hat er gesagt, hey, warte mal, ich probier's. Und dann hat er uns so weggeschubst und hat angefangen zu laufen. He needed a revelation. Weil er hat diese Offenbarung gebraucht. How many want to get a revelation? Wie viele von euch möchten eine Offenbarung bekommen? That's why you want the spirit of revelation, wisdom and knowledge in the glory. Deshalb wollte er, dass in der Herrlichkeit ihr den Geist der Offenbarung, der Weisheit und der Erkenntnis bekommt. Now, 1 Corinthians 2:11. 1. Korinther 2, Vers 11. Who among you knows the thoughts of a person? Wer unter euch kennt die Gedanken einer Person? Except the spirit of the person in him. Außer der Geist der Person in ihm. So also the thoughts of God, no one knows. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes. Except the spirit of God. Außer der Geist Gottes. Your human spirit, euer Geist, has encoded, euer menschlicher Geist, the fullness of your destiny. Hat die Fülle eurer Bestimmung in sich drin. How many want to know the fullness? Wie viele von euch möchten diese Fülle kennen? Your human spirit, euer menschlicher Geist, can relate to your mind, kann zu eurem Verstand sich verbinden, through the Holy Spirit, und durch den Heiligen Geist, what he's saying, auch verbinden und dann hören, was er sagt. Proverbs 20, the spirit of man, und Sprüche 20, der Geist des Menschen, not the Holy Spirit, nicht der Heilige Geist, the spirit of a man or a woman, der Geist eines Menschen, is used as a lamp of the Lord, wird gebraucht wie eine Lampe für den searching Herrn, all the inner depths of his heart. Um die ganzen inneren Tiefen des Herzens zu erforschen. How many get a revelation? Wie viele von euch bekommen eine Offenbarung? So your spirit, also euer Geist, knows things, weiß Dinge. But your mind needs to know. Aber euer Verstand muss so es many wissen. Times I have a situation I have to resolve. Und oft habe ich eine Situation, die ich lösen muss. How do I fix this, Lord? Wie kann ich das lösen? I go in the glory, gehe ich in die Herrlichkeit, I worship, I declare, ich bete an, ich deklariere, ich faste, and then ich nehme das Abendmahl. I could feel the peace, like I got the breakthrough. Und dann spüre ich den Frieden und weiß, ich habe jetzt den Durchbruch. But my mind still doesn't have the answer exactly what to do. Aber mein Verstand hat immer noch nicht die Antwort, um zu wissen, was and jetzt genau zu tun lately, ist. Und ich habe in letzter Zeit ausprobiert. And I say, Holy Spirit, ich habe gesagt, Heiliger Geist, speak to my human spirit, sprich zu meinem menschlichen answer, Geist. Then I say, human spirit, die Antwort. Und dann sage ich, speak to my mind. Und dann sage ich, menschlicher Geist, sprich zu meinem Verstand. Und dann bekomme ich schnelle Antworten vom Heiligen Geist. I know it's fresh because you're like quiet, like. Ich weiß, es ist was Neues. What is he talking about? Ich sehe euren Blick. How many know even your body wants to know the Lord? Wie viele wissen, euer Leib will den Herrn kennen? My heart and my flesh yearn for you. Es heißt, mein Herz und mein Fleisch sehnen sich nach dir. When the Bible says, who can bear a broken spirit? Die Bibel sagt, wer kann einen zerbrochenen Geist talks ertragen? About healing in your body. Das heißt Heilung im Körper. But when your spirit's broken, aber wenn der Geist zerbrochen ist, it's harder to get healed in your physical body. Dann ist es noch schwerer, den Körper auch zu heilen. How many want your human spirit strong? Wer von euch möchte, dass der menschliche Geist stark ist? John G. Lake, he would pray in the spirit, hat im Geist gebetet, and the Holy Spirit took him, und der Heilige Geist nahm ihn, to pray for this lady. Um für eine Frau zu beten. He was in his house, er war in seinem Haus, praying, und betete. The lady in another city, und die Frau war in einer anderen Stadt, saw him come in the room, und kam plötzlich in den Raum, lay hands on her, und er legte die Hände auf sie, und sie war geheilt. He doesn't know it. Er weiß es the nicht. Next time she saw him, und nächstes Mal, als sie ihn sah, thank you, I'm completely healed, hat sie gesagt, danke, ich bin völlig she said, geheilt. I never prayed for you. Er sagt, ich habe noch nie für dich gebetet. Ja, du kamst in mein Haus mitten in der Nacht. So, your spirit is alive and active. So dein Geist ist lebendig und aktiv. Wie viele von euch möchten lernen, mehr mit eurem menschlichen Geist zusammenzuarbeiten? Weil manchmal unser Gehirn blockiert. You feel the glory, ihr spürt die Herrlichkeit, but you don't have the exact answer. Aber ihr habt nicht die genaue Antwort. Because there's a it's like the synapses of your brain are blocking. Es ist so, als würden die Synapsen in eurem Gehirn irgendwie blockieren. You need to go around it. Dann müsst ihr die umgehen. And talk to your human spirit. Und zu eurem menschlichen Geist sprechen. Human spirit. Menschlicher please Geist. Ask the Holy Spirit. Wir bitten den Heiligen Geist. What he's trying to tell me. Was er versucht mir zu sagen. It's amazing. Und es ist erstaunlich. It's better than ChatGPT. Es ist besser als ChatGPT. I get answers quicker. Ich bekomme die Antworten it's viel schneller. It's not AI, it's not artificial intelligence, it's a SI, supernatural intelligence. Es ist nicht KI, sondern es ist übernatürliche Intelligenz. I'm accessing the brain of God. Es ist so den the mind of Christ. Den Verstand Christi. Amen. Amen. How many get in revelation? Wie viele von euch bekommen eine Offenbarung? So let me give a little example. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Little small things like kleine Dinge. I have this cabin. Ich habe so dieses we rent it out. Wir haben da so we eine put solar. So eine Hütte. Solar panels. Mhm. Und wir haben das Solar. And the energy company suddenly one year later give me a hard time. Und dann hat die Energiefirma ein Jahr später mir Schwierigkeiten gemacht. Oh, it's too many solar panels. Ihr habt da viel zu viele Solarzellen drauf. There's a limit. Weil es gibt da eine bestimmte Begrenzung. Nur so und so viel darf man haben. Ja, das sind neue Regeln. But it's not really true. Aber das stimmt nicht wirklich, sondern sie versuchen das zu kontrollieren. And there's a court case because they're not supposed to control. Und da gibt es sogar ein Gerichtsurteil, weil sie eigentlich you das must lower your panels. Nicht kontrollieren dürfen. But if I lower my panels, then I must use you. Und dann wollen sie, dass ich weniger Solarpaneele da habe, aber wenn ich weniger habe, dann muss ich die Energieversorgung von denen in Anspruch that's nehmen. Why I have the panels, so I'm not dependent on the power company. Weil ich habe ja genau diese Solarpaneele. Damit ich nicht abhängig bin von dieser Firma. Weil da geht es echt nur ums Geld. Und dann sagen die zu uns, ja, wenn ihr die nicht wegmacht, dann werden wir euch dazu zwingen. Ich habe gebetet. Ich habe einen Durchbruch gespürt. Aber ich wusste nicht, was zu tun ist. Holy Spirit. Und ich sage, Heiliger Geist, sprich zu meinem menschlichen Geist. Und menschlicher Geist spricht zu meinem Verstand. Innerhalb 5 Minuten hatten wir eine Lösung. Hatten wir die Lösung. That took me weeks and months. I couldn't find the solution. Und Wochen und Monate habe ich versucht, this eine Lösung zu finden. Over and over again. Und es passiert mir jetzt immer wieder. For crusades, für solche Veranstaltungen. For big dafür, um große Dinge zu finanzieren. Say, Lord, how are we gonna do this? Sag, Herr, wie werden wir das tun? And the Lord will give me the answer. Und der Herr gibt mir dann die Antwort. Accessing my human spirit. Und spricht zu meinem menschlichen Geist. How many want to start learning this? Wie viele von euch möchten das lernen? Even Stephanie, her spirit traveled. Selbst Stephanie, ihr Geist ist gereist. Like she said, my father saw her. Und sie hat gesagt, mein Vater hat sie gesehen. He was really depressed. War wirklich deprimiert und krank. And he said, thank you that Stephanie came to me. Und sagte zu mir, danke, dass Stephanie zu mir gekommen ist. I said, Dad, we're living in France. You're in Texas. Und ich sagte, Papa, wir leben in Frankreich und du lebst in We Texas. Cannot come to your house. Wir können nicht in dein no, Haus. She was here last night. Doch, gestern Abend war Stephanie hier. How many want to be more active in the spirit? Wie viele von euch möchten mehr aktiv sein im Geist? Your spirit knows things more than your mind knows. Dein Geist weiß mehr Dinge als dein Verstand. Of the call in your life. Auch über die Berufung in deinem Leben. And it can access the answers. Und dein Geist hat Zugang zu den Antworten. Also your spirit is a lamp. Und dein Geist ist auch ein Licht, eine Leuchte. And it can alert you. Und kann dich auch warnen. Hey, there's an area of sin. Und sagen, hey, da ist irgendwie Sünde. You need to repent. Du musst Buße tun. God will use your own spirit to tell on you. Gott wird deinen eigenen Geist gebrauchen, um das you dir zu sagen. You have a spy inside your body. Du hast einen Spion in deinem There's Körper. A spy chip. Da ist ein Chip, somebody ein embedded. Spion-Chip, It's not in your phone. Der dir eingepflanzt wurde. Your own human spirit. Das ist in deinem eigenen menschlichen Geist. Can tell on you to God. Nicht in deinem Telefon. Oh. You don't have to live in China to have this. Du musst nicht in China leben, um das zu haben. But it's good. Aber es ist gut. All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Alle Wege eines Menschen sind rein in seinen eigenen Augen, aber der Herr prüft den Geist. How many want your spirit to be increased? Wer von euch möchte, dass euer Geist stärker wird? So, praying in tongues. In Sprachen beten. Amen. Worship. Anbetung. Communion. Abendmahl. The Word of God. Wort Gottes. Teaching. Lehre. Fasting. Fasten. And you can empower your spirit. Und du kannst deinen Geist bevollmächtigen. When you pray, oh God. Wenn du betest, oh Gott, I empower and charge my human spirit. Ich bevollmächtige und fülle meinen menschlichen with Geist all the names of God. Mit all den Namen Gottes. And you list them. Und du hörst. And you feel und du power. Spürst die Kraft. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Jehovah Nissi. Jehovah Jireh, mein Versorger. Und dein Geist wird so glücklich und steigt. Und wird begeistert. And things start to speed up in your life. Und Dinge fangen an in deinem Leben schneller zu werden. Whole teaching on your physical body. Und es ist ein yearns for the presence of God. Eine andere Lehre, wie dein körperlicher Leib your sich sehnt nach der Gegenwart Gottes. Dein Verstand. Renew your mind. Es heißt, du sollst deine Gedanken, dein Verstand erneuern durch das Wort Gottes. And I think Stephanie was mentioning it, and so is Pastor George, that your mind, body, and spirit need to all be on a high. Und ich glaube, Stephanie hat es gesagt und Pastor Georg auch, dass Leib, Seele und Geist alle höher kommen müssen. Now this is a real good one. Und das ist jetzt wirklich was Gutes. Let everything that has breath lasst alles, das praise the Lord. Odem hat, den How Herrn preisen. Wie viele von Psalms euch 148. Kennen diese Schrift? Mountains, trees, snow, Psalm 148, Berge, animals. Schnee, Tiere. Have you ever gone in the mountains, maybe the Alps? Wart ihr schon mal in den Alpen? And you feel the presence of God from the nature. Und er spürt die Gegenwart Gottes in der Natur, all creation's worshiping. Weil die ganze Natur anbetet. But it says the word breath. Aber es heißt that Atem. Everything that has breath, alles, das Atem, Odem hat, praise the Lord. Soll den Herrn preisen. So if God commands earth, praise me. Wenn Gott der Erde gebietet, preise mich. It can hear God. Dann kann sie das hören. It has some kind of consciousness in some way. Da ist irgendeine Art von Bewusstsein vorhanden. Jesus commanded the wind and the waves. Jesus hat den Wind und den Wellen geboten. He didn't say, God, please make. No, he spoke to it. Er hat nicht gesagt, oh Gott, bitte mach's so. Nein, er hat zu ihnen direkt gesprochen. Just like you don't say, oh God, please heal the cancer. You say, cancer, die. You speak to it. Und du sagst nicht, Gott, bitte, bitte heile den Krebs, sondern du sagst, Krebs, sterb jetzt ab im Namen Jesus. He spoke to a fig tree to die and it died. Jesus hat zu einem Feigenbaum gesprochen und hat gesagt, stirb ab, und er ist gestorben. That's why you can speak to the body in Jesus' name, be healed. Deswegen kannst du zu dem Körper sprechen, im Namen Jesus sei geheilt. You don't have to say, oh God, please heal grandma, please. Und du musst nicht sagen, oh Gott, bitte, bitte heile meine Oma. I've given you authority. Sondern ich habe euch Autorität gegeben. But that means, das bedeutet, that everything that has breath, alles was Atem hat, breath also means spirit. Atem heißt auch Geist. I say, Lord, what are you saying? Herr, was sagst du? Is there a spirit in creation? Gibt es einen Geist in I der still don't Schöpfung? Know the answer to that, ich habe immer noch nicht die Antwort. But I know that it can hear me. Aber ich weiß, dass die Schöpfung mich it hören has kann. Subatomic particles. Und das sound waves. Mm-hmm. Und zum Beispiel diese Schallwellen, that are praising God. Die Gott preisen. And when I'm in the glory, und wenn ich in der Herrlichkeit and God bin, tells me to speak to creation, und Gott sagt mir, ich soll zur Schöpfung it sprechen, hears me as if, like God is speaking. Dann hört mich die Schöpfung, als würde Gott sprechen. That's powerful. Das ist How mächtig. Many want authority over creation? Wer von euch möchte Autorität über in die Schöpfung? In the last days, creation will work with you to defeat the enemy. In den letzten Tagen wird die Schöpfung mit dir zusammenarbeiten, um den Feind zu besiegen. The rebellion of Korah in the Bible. So wie die Rebellion von Korah the in der Bibel. The earth couldn't stand the rebellion and he opened up and they all died. Die Erde konnte diese Rebellion nicht ertragen und die hat sich geöffnet und die sind da alle reingefallen. How many want the creation on your side? Wer möchte, dass die Schöpfung aus seiner Seite ist? Joshua commanded the sun to stand still for 24 hours. Josua hat der Sonne That's geboten, still zu stehen für 24 Stunden. Weather patterns. Wetter. During World War II. Während dem Zweiten Weltkrieg. Invasion of Normandy. Bei der Invasion der Normandie. Now we know you're good guys. You're the good guys. Don't worry. I'm just saying. I'm giving an example. Ich weiß, ihr seid die Guten, aber ich gebe jetzt einfach nur Reese Howell, Intercessor. Das Beispiel. Da waren diese Fürbitter. Reese Howell, Intercessor. His name is Reese Howell. Mm-hmm, der hieß Reese Howell. And he had people praying. Und er hatte so Menschen, die and beteten. The U.S. and England were about to invade. Und U.S. und England waren dabei, but, da zu landen. But you, the Germans were. Out, they had everything. We would be slaughtered. Aber da waren die Deutschen und die hätten die abgeschlachtet. And as they prayed, und während sie gebetet over haben, the weather, über dem Wetter, the weather pattern changed, hat sich das Wetter verändert. And it made the difference in the war. Und es hat den Unterschied gemacht im that Krieg. First invasion would not have been successful. Sonst wäre diese erste Invasion nicht erfolgreich But the creation gewesen. Cooperated. Die Schöpfung hat mitgearbeitet. You have authority. Ihr habt Autorität, not just over creation, nicht nur über die Schöpfung, to work with creation, sondern mit der Schöpfung zusammenzuarbeiten. Your human spirit, euer menschlicher Geist can communicate instantly kann sofort with the Holy Spirit, mit dem Heiligen with Geist, your mind, mit eurem Verstand, with your body, mit deinem Körper Amen. Kommunizieren. If you take twins, wenn du Zwillinge nimmst and you separate them, und du trennst sie, they feel what the other's feeling. Dann spüren sie immer noch, was der andere spürt. You take a mother with her baby, du nimmst eine Mutter mit ihrem Baby. Our daughter has, we're grandparents now. Wir sind jetzt Großeltern. She got a baby 3 months ago, 4 months ago. Beautiful baby. 4 Monate beautiful. Alte kleine Enkelin. Big blue eyes, but brown hair, looks beautiful. Braune Haare, große blaue Augen. And she feels everything. Und sie spürt alles. Oh, I think she's crying. I think he needs help. Ja, und die Tochter spürt es. Das Baby, ja. Our daughter, yeah. Sie weint. Sie braucht Hilfe. So what occurs in your body? Und was in deinem Körper passiert? Your spirit is affected by it. Das beeinflusst deinen Geist. It's all interconnected. Das ist alles irgendwie miteinander verbunden. Theory, das ist alles zusammen. Is if you took two atoms, das ist, wenn du one atom, einen Atom you split it, und du trennst ihn and you send it far away, und du ihn wegschickst, the one atom knows exactly what the other atom's experiencing. Dann weiß der eine Atom, was der andere erlebt. Instantly. Sofort. Yeah, and so they're experimenting on even like space communication. Mm-hmm. Und das machen sie auch zur Kommunikation im All. With this new understanding of technology. Mit diesem neuen Verständnis der Technologie. But it's the same idea in our spirit. Aber das ist die gleiche Idee oder Vorstellung in unserem Geist. Your spirit feels grieved suddenly. Dein Geist spürt plötzlich Trauer. Oh, you don't know why. How many have wake up one day, everything's fine, and then you feel oh. Wie viele von euch wachen auf, alles ist okay, und jetzt spürt ihr so oh. And sometimes I don't know why. Und manchmal weiß ich nicht warum. Is it the enemy? Am I being attacked? Is it witchcraft? Ist es der Feind? Does someone speak against me? Ist es Zauberei oder werde ich gerade attackiert? So you start to speak in tongues, hurababashaka. Und dann spreche ich in Sprachen. Which gives knowledge to your mind. Und das gibt dann Erkenntnis. And your spirit man starts to relate to the information. Meinem Verstand und der geistige Mensch, der gibt dann die Information. So we have to be more in understanding how to use our spirit. Wir müssen das echt besser verstehen, wie wir unseren Geist verwenden. Not just the Holy Spirit. Nicht nur den Heiligen Geist. How many understand what I'm saying? Wie viele verstehen, was ich sage? Your spirit can go on assignment. Euer Geist hat eine Aufgabe. We were in Samoa. Wir waren in Samoa. And we met the president and the wife. Und wir haben den Präsidenten getroffen und seine Frau. Und wir haben geweissagt über ihnen und habe ihm gesagt, er soll die Botschaft nach Jerusalem against tsunamis bringen and stuff like this. Und haben gesagt, er wird Schutz haben gegen Tsunamis und so weiter. He told me yes, but the Prime Minister doesn't want it. Und er hat gesagt, ja, aber der Premierminister möchte das nicht. She's against me. die ist gegen mich, die bringt mir nichts dahin. Und ich denke, die wird bezahlt von Katar. Und wir haben gebetet. And I just found out 2 weeks ago, und vor 2 Wochen habe ich festgestellt, dass unser Fahrer, is now the ambassador to Israel, dass der, unser Fahrer jetzt der Botschafter ist to the palace, in Israel, der hat uns zum Palast and gebracht. Dedicating the new embassy of Samoa in Jerusalem in May or in October. Und im Oktober werden sie die neue samoische Botschaft in Jerusalem einweihen. We were able to help them somehow, prophesy. Wir haben denen irgendwie geholfen und prophezeit. And then I looked at her and I said, da habe ich sie angeschaut. You hear the Lord. Und ich sagte, du hörst you den get Herrn. Dreams and visions. Du hast Träume und Visionen. And you tell your husband, who's the president. Und du sagst deinem Mann, der Präsident You're ist. The secret to his success. Du bist das Geheimnis zu seinem Erfolg. And she said, how did you know? Und sie war ganz geschockt. And und he sagt, said, how did you know this? Woher weißt du? Und er sagt, woher weißt du das? On the president, weil unser Fokus war auf dem Präsidenten. Just, you know, und die Frau, die saß halt da lieb und brav. Und ich sagte, she carries it. Und habe ich gesagt, nee, sie hat and es. Tell me, sometimes, und sie hat gesagt, manchmal my spirit in meinem Geist will feel an earthquake is coming or tsunami. Spüre ich, dass ein Erdbeben oder ein Tsunami kommt. Und jedes Mal, wenn ein Tsunami oder Erdbeben she knows kommt, it a few minutes before. Weiß sie es ein paar Minuten vorher. Her spirit has a better radar system than the earthquake radar system. Und ihr Geist hat ein besseres Radarsystem wie dieses Erdbebenwarnsystem. And she'll say, we need to go to higher ground. Und sie sagt, wir müssen höher gehen. We need to warn the people. Wir müssen die Menschen warnen. How many want to be so connected? Wie viele von euch möchten with so your, verbunden your human spirit, sein? With the Holy Spirit, with your mind, der menschliche Geist mit dem Heiligen it all Geist works together. Mit eurem Verstand und alle drei arbeiten zusammen. This, Job 32:8. There is a spirit in man and the breath of Almighty God gives him understanding. In Hiob 32, Vers 8 heißt es, es gibt einen Geist im Menschen und der Atem des Allmächtigen gibt ihm Verständnis. God will give your spirit Gott wird deinem Geist supernatural understanding, übernatürliches Verständnis and then communicate geben to your mind. Und es dann deinem Verstand kommunizieren. How many want, like King Solomon, supernatural understanding? Wie viele möchten so wie König Salomo übernatürliches Verständnis, wisdom, revelation, and knowledge. Weisheit, Offenbarung? So, how many will start asking the Lord, show me how to work with my own human spirit? Wir werden den Herrn bitten, zeig mir, wie ich mit meinem menschlichen Geist arbeiten kann. It's really weird because it's like you are you. Es ist komisch, weil du bist du. But then you realize you have a spirit. Aber du realisierst, du hast einen Geist. I don't know if Pastor George, you've experienced this. Sometimes while I'm preaching, und manchmal, während ich predige, I feel like I'm going out of my body, habe ich das Gefühl, ich gehe aus meinem Körper and I'm watching raus myself preach. Und ich beobachte mich selber, wie ich predige. Like I'm on autopilot. So als wäre ich irgendwie ferngesteuert. And go, oh, und dann gucke ich mir selber zu und denke, das ist aber ein guter Gottesdienst, eine gute Predigt. And I will like get blessed by my own sermon. Und ich werde dann gesegnet durch meine eigene Predigt. Because it's like my spirit is preaching. Weil mein Geist predigt. Does this make any sense? Macht das für euch Sinn? And I think John, or not Smith Wigglesworth. Und ich glaube Smith Wigglesworth. When he said, "Lord, possess me." Und er gesagt hat, Herr, nimm mich voll ein. That let Smith be gone. Lass den Smith weg like sein. No longer I who live. Es heißt, nicht länger lebe and ich. The Lord took over him. Und der Herr hat ihn völlig übernommen. I think what happened is, und ich glaube, was dann passiert, his human spirit ist, dass sein menschlicher Geist sich mit dem Heiligen Geist verbunden hat und übernommen hat. When you fast and pray, wenn du fastest und betest, weakens your flesh, dann wird dein Fleisch and strengthens geschwächt your spirit. Und dein Geist wird gestärkt. It doesn't strengthen your Holy Spirit, he is already strong. Es stärkt nicht deinen Heiligen Geist, der your ist schon stark, spirit sondern der menschliche Geist needs to be stronger muss stärker than sein. Your mind, the flesh. Stärker als dein Fleisch, als dein Verstand. The spirit take over, wenn der Geist übernimmt, and then tell the mind and the body what to do. Sagt er dann deinem Verstand und deinem Körper, was your er tun spirit soll. Says, let's fast and pray. Dein Geist sagt, lass uns fasten your und beten. Mind and body said, no, I'm hungry. Und dein Körper und dein Verstand sagen, nee, ich habe Hunger. How many want your spirit with Holy Spirit to be in charge? Wie viele von euch möchten, dass euer Geist spirit, mit dem Heiligen Geist zusammen not Kontrolle the flesh. Haben? Im Geist wandeln, nicht im Fleisch. Not just, but your flesh isn't evil. Aber dein Geist ist nicht, your dein Fleisch can ist be nicht redeemed. Böse, das kann erlöst sein. And many times I could sense things in my body. Und manchmal kann ich in meinem Körper Dinge spüren. Like a radar. So wie ein Radar. Sometimes Stephanie, she'll get her hands will get hot when she's praying for healing. Und manchmal werden Stephanies Hände heiß, wenn sie für Heilung betet. So you have to work with your, you want your mind, body and spirit completely set free. Du möchtest, dass dein Leib, Seele und Geist völlig frei sind. How many want that? Wie viele möchten es? When I was in Africa, als ich in Afrika war, and I saw resurrection there, und ich habe dort Totenauferstehung gesehen, I come up, Ich kam dann. I'm about to preach. Und ich sollte gerade predigen. First night crusade. Und es war der erste Abend. And the Lord told me. Und der Herr sagte. There's a woman here. Der Herr sagte, da ist her daughter is dying in the hospital. Da ist eine Frau, deren Tochter stirbt in gerade town. Im Krankenhaus in einer Declare anderen Stadt. This. Und es war, bevor ich anfing zu predigen. Then the Lord told me, say this. Und der Herr sagte dann, your daughter is dead. Ich soll jetzt sagen, deine Tochter ist tot. That's it. Das war's. Yes. Ja. Wait, no, my mind was blocking this. Okay, also mein Verstand this hat is not, Lord, you don't understand. Blockiert. Sag, Herr, that's not how you start a meeting. Du verstehst es nicht. So kann man keine Versammlung beginnen. It's not a great way to boost the faith. Ich habe dann angefangen, dem Herrn Tipps zu geben. Sagt, Herr, das wird den Glauben nicht stärken. Says, please do what I tell you. Und er sagt, mach, was ich dir sage. I'm the boss, not you. Ich bin der Boss, nicht du. Because we want to understand first. Denn wir wollen es immer erst verstehen. What will happen if I say this? Was passiert, wenn ich das sage? So I said, I'm sorry. The Lord told me. You don't know, but the Lord told me she's dead. Und sagt, tut mir leid, er hat mir gesagt, deine Tochter ist she tot. Says, no. Sagt, nein. I said, Lord, I told you. Herr, ich hab's dir doch gesagt. What the heck are you doing to me? Was machst du mit mir? What do I do now? Was mach ich jetzt? He said, raise her from the dead. Und er sagte, weck sie von den Toten she's auf. Not here. Aber sie ist nicht she's da. Somewhere else. Sie ist irgendwo anders. He says, you teach, there's no distance in my glory. Und dann sagte der, du lehrst, es gibt keine Entfernung oh, in der yeah, Herrlichkeit. I did teach that. Yeah. Ja, das habe ich gelehrt. Okay, even for resurrection, I guess. Okay, beten wir für. And he said to me, and you taught. Und du hast gelehrt. That you command the spirit to come in the body. Dass du dem Geist befiehst, in den Körper wieder that's zu true. Gehen. That's true. Yeah. Sagt ja, Herr, das stimmt. Oh yeah, that's a good. I got to go over my own teachings. Ich know? Muss meine eigene Lehren sometimes. Mal wieder durchgehen. So do it. Und er sagt, er tut's. I said, excuse me, which direction is the hospital where your daughter is? Und er sagt, in welche Richtung ist das Krankenhaus, wo I deine said, Tochter ist? Jesus name. Und er sagt, spirit of the girl, come in. In Jesu Namen, Geist des Mädchens, geh zurück in ihren Körper. Meeting, dann habe ich die Veranstaltung durchgeführt. Es war die Herrlichkeit und Wunder. Und am nächsten Abend that, kam sie zurück. After she left, the told her she died. Und haben gesagt, sobald sie fort war, haben die Ärzte gesagt, sie wäre gestorben. Und dann haben die Ärzte gesagt, sie soll bleiben, weil sonst verpasst sie den Moment, wo sie stirbt. But she went to the meeting, believing God for a miracle for her daughter. Aber sie ging. Also sie wollte eigentlich, sollte dort bleiben. She sie kam back to the hospital, in die Veranstaltung, weil sie wollte die Veranstaltung sehen. Und dann ging sie zurück ins Krankenhaus. The doctor said, und dann sagten die Ärzte, she died, sie ist gestorben. A few hours later, ein paar Stunden später, around the time I was speaking, ungefähr die Zeit, in der ich we sprach. We had covered her with a sheet and we said, pronounce her dead. Und die haben sie dann bedeckt mit so einem Leintuch the und haben sie began to move. Tot erklärt und plötzlich fing es an zu wackeln. And she went, und dann haben like sie das came back in weggezogen. Her. When you die, und der exhale, Atem right? kam zurück. And she was like this. And the doctor's like, oh, what the heck? Und die Ärzte waren ganz geschockt. The doctors are freaking out. And I started learning. Und so habe ich gelernt, how to work in these realms, wie man in diesen Bereichen and not arbeitet. Let my mind block. Und nicht zulassen, dass mein Verstand es blockiert. Because you can have a ministry where God's used you successfully on this level. Weil du kannst einen Dienst haben, wo Gott dich erfolgreich auf diesem Level benutzt. But you can't get to this level. Aber du kommst nicht. Because your mind is blocking. Auf dieses Level. Your human spirit is not allowed to go higher. Dein Verstand blockiert und dein. Your mind tells your human spirit, this is what we do. Und dein Geist dann nicht höher kommt, weil dein Verstand an deinem Geist sagt. But there's a point where your human spirit is so hungry. Dieses Level funktioniert. It knows there's more. It, your spirit knows there's more. Aber dein Geist weiß, es gibt mehr. And you take a risk and you break through. Und wenn du dann das Risiko eingehst durch einen Durchbruch. 3 years ago during the pandemic, I said, Lord, what's next? Und während der Pandemie habe ich zum Herrn gesagt, Herr, was kommt jetzt? I want souls saved. Und er hat gesagt, ich möchte, dass Seelen errettet werden. You can bless my people. You can do conference revival. That's fine. Du kannst mein Volk segnen, Erweckung und Konferenzen but machen. Will you say yes to the harvest? Aber wirst du ja sagen für die Ernte? Most people don't want to because you have to raise money and it costs a lot of money to do crusades. Und die meisten machen das nicht gerne, weil da musst du viel Geld zusammensammeln, das kostet echt viel. But what they don't realize, aber was ihnen nicht God bewusst finances ist, what he wants. Gott finanziert das, was er möchte. We're getting more blessed doing things that cost too much money. Wir werden mehr gesegnet durch Dinge, die eigentlich zu viel Geld kosten, than if we didn't do it. Als wenn wir es nicht tun würden. Within 1 hour, innerhalb von einer Stunde habe ich die Einladung please gemacht. Come to Argentina. Please come to the Pakistan. Please come here. Ich habe dann Einladungen bekommen. Bitte kommt nach Pakistan, nach Argentinien und so weiter. Sometimes I need $100,000 for some, you know, one of these, some of these. Manchmal brauche ich gerade für einen so Event $100,000 von Dollar innerhalb von kurzer Zeit. And God begins to do it. Und Gott fängt an, es zu tun. Wie viele möchten dieses Jahr für die Ernte gehen? I'm going to show you one more video before we pray. Ein Video zeigen, was Gott in Israel getan hat, bevor wir dann beten. So we are here in Nazareth doing an outreach for Jewish people in Israel among Russian Ukrainians, and we have the violinist playing behind us. We have, I think, like 18 buses or so, and we're going to do the outreach in a few minutes here and share the gospel, move in healing and miracles. And right now they're just praising God and hearing Eastern European music. It's super exciting, as you can see here. I want you to see how the atmosphere, how it feels. Very exciting. We have an anticipation in the air. God is about to move here in Israel at this outreach. Ruskis, Ukrainian Ruski, Jewish singing. Ukrainische Russen, die so singen. So these are not saved. They're not saved at all. Die sind nicht errettet. So there was an awesome time we had here. We had about 700 people come, receive salvation from Israel, mostly among the Ukrainian and Russian people here in Israel. Healings happened, miracles happened. People were healed of depression from 10 different cities, Decapolis. They came from 10 different cities all across Israel, and then the gospel was preached and the conviction of the Holy Spirit came that the only way to be saved is through the blood, and there's no temple in Jerusalem, and the blood of Yeshua, Jesus, is the only way to be forgiven of our sins and healed and have salvation. Healings tonight? It's the Messiah. He loves you. He saved you. And he can save you. He can save you. And so it was amazing. I want to thank you all that prayed, that gave for this event to be successful. It was a huge undertaking in a very short amount of time. Right after the peace deal in Israel, right after the Feast of Tabernacles, it just was amazing. You can feel the presence of God in the room and the glory of God. There's some tears with some people. And we gave them a beautiful buffet right after they were eating to their delight, and they were really happy. And these are some of the most sweetest people, but poor as well, because they had to flee their countries to come to Israel, and they don't have even the money to go on a vacation or visit another part. So here they got to come to this area and see different parts of Israel. So again, I want to thank you all for blessing Israel. And this is David Herzog from right here in Israel. That lady was from our tour, that one. Give glory to him. Hallelujah. So we're going to go back to Israel in May and do another big outreach like this. This was like, that one was actually 2-3 years ago in Jerusalem. Das war jetzt vor 2-3 Jahren in Jerusalem. No, that was a different one. That was in Mai werden wir wieder nach Jerusalem gehen und so etwas durchführen. So, God's moving. Gott bewegt sich. 1,580 Jews got saved last year in Israel. 1,580 Juden wurden letztes Jahr gerettet. It's amazing. And it's, I think it's double from the year before. Und ich glaube, es ist ein doppelt so viele wie das Jahr zuvor. And we're seeing more souls in the nation saved than ever, ever. Und wir sehen auch mehr Seelen in den Nationen errettet als je zuvor. So, I want to encourage you to go for the harvest in Germany. Ich möchte euch echt ermutigen, zur Ernte nachzugehen in Deutschland. Build churches, do conferences. Macht Konferenzen, baut Gemeinden. But the only thing you can keep with you is the souls. Aber das Einzige, was ihr euch That's the only thing that lasts forever. Was wirklich für immer bleibt, sind die Seelen. Amen. We're going to pray. We're going to do an offering real quick. Wir werden schnell noch ein Opfer einsammeln. How many want to sow into the year of double harvest? Wer von euch möchte sehen in das Jahr der doppelten Ernte? I believe this year is going to be a huge harvest. Ich glaube, dieses Jahr wird eine Riesenernte sein. Because God's shaking the earth. Weil Gott die Erde erschüttert. Huge things are about to happen. Und es werden tolle Dinge passieren. And I'm prophesying it. Und ich sage das. You're sowing into. Und ihr sät in the world harvest. In die Welternte hinein. How many want to see your region explode? Wer von euch möchte, dass seine Region explodiert von einer Seelenernte? Eure Gemeinden. We're going to do an offering. We're going to sow. Wir werden ein Opfer einsammeln. Wir werden säen. I like to say, violent sowing, violent reaping. Okay, ich sag gewaltsames Säen, gewaltsames Ernten. The prophet told the king, strike the ground. So wie der Prophet gesagt hat zum König, schlag auf den Boden. As many times as you strike, und so oft du schlägst, I'm gonna give you the victory. So werde ich dir den Sieg geben. Every time you give a big offering, jedes Mal, wenn du ein großes Opfer gibst, striking the ground for your blessing. Dann ist es wirklich ein Schlagen auf den Boden. Just like every time you fast and pray, für deinen Segnung. Every time you worship him for hours, so wie jedes Mal, wenn du ihn stundenlang anbetest oder fastest und betest, dann schlägst du auf den Boden. Und dann öffnen sich verschiedene Dinge in der Herrlichkeit. Buße. Fasting and praying. Fasten und beten. Praise and worship. Lobpreis und Anbetung. How many believe praise and worship opens the glory? Wie viele glauben, dass Lobpreis und Anbetung die Herrlichkeit öffnet? Test me and see if I don't open the windows of heaven. Aber auch das Geben. Prüfet mich und seht, dass ich die Fenster des Himmels öffne. So I used to give $100 above my tithe. So ich habe immer $100 über meinem Zehnten gegeben. Und dann kamen immer Hunderte. One day I did some crazy. I gave $1,000. Und eines Tages habe ich was Verrücktes gemacht, habe 1,000 gegeben. And 2 days later, und zwei Tage später, $20,000 was given to us. Wurden uns $20,000 geschenkt. I was a missionary. Ich war Missionar. I had no money, no salary. Ich hatte kein Einkommen, kein Geld. $16,000 debt. Ich hatte $16,000 Schulden. And I said, Lord, how come you never blessed me before? Und ich sagte, Herr, wieso hast du mich vorher nie gesegnet? Because you never gave 1,000. Und da hat er gesagt, weil du noch nie 1,000 gegeben hast. I only take what you give, the measure. Ich nehme nur was du gibst, das Maß. And I multiply it. Und ich multipliziere das. So if you give 100, wenn du 100 gibst, hundreds come. Dann kommen Hunderte. Oh, so I gave my, now I give 1,000. Nun gebe ich 1,000. Thousands come. Und jetzt kommen Tausende. I gave a car away. Ich habe ein Auto weggegeben. Two cars were given to me. Ich habe zwei Autos bekommen. And I started learning. Und ich habe angefangen zu lernen. It's not giving often. It's if you want a breakthrough in giving, wenn du Durchbrüche haben möchtest im you have Geben, to go to the next level. Dann musst du auf das nächste Level just gehen. Like maybe you pray every day, so wie du vielleicht jeden Tag one betest. Day God says, fast and pray. Und dann sagt Gott eines Tages, jetzt faste und maintenance bete. Prayer life, and then there's breakthrough prayer life. Es gibt dieses erhaltende Gebetsleben und es gibt sometimes dieses Durchbruchserleben. Gebetsleben. Sometimes you sing in your room, manchmal singst du in deinem Zimmer. But when there's a real warfare, und da ist wirklich, wenn you're singing wirklich for hours, you're singing and dancing Krieg till there's a breakthrough. Ist, dann musst du stundenlang wirst du same da beten und singen und so weiter. When I'm in warfare, I give as warfare too. Und so ist es auch mit dem Geben. Wenn ich mich in einem Krieg oder in der Schlacht befinde, oh, dann devil, gebe ich auch entsprechend. Watch this devil. Und sage ich, Teufel, ich werde dich he's erwischen. So scared. I take my pen. Schau mal, und ich nehme meinen Stift. Do I stab him? No. Ich ersteche nicht, I write a check. Sondern ich schreibe einen Scheck with a bunch of zeros. Mit vielen Nullen. And the demons are like, ah! Und die Dämonen sagen, oh lala. He's gonna destroy your kingdom. Das wird unser Königreich zerstören. Weil diese ganzen Nullen, die werden dafür sorgen, dass it's Wunder passieren. Financial warfare. Und Seelen kommen. Das ist I'm engaging in financial finanzielle warfare. Kriegsführung. Oh yeah, devil, watch this. Give my car away. Teufel, schau mal, ich gebe mein Auto devil weg. Says, now you have no car. Und dann sagt er, oh, dann hast du kein Auto I say, mehr. It's okay. I can rent a car at Hertz. Dann sage ich, oh, ich kann bei Hertz but ein Auto mieten. But this is the lifestyle of sacrifice. Aber das ist der Lebensstil von Opfer und Durchbruch. And then I take faith steps to take the land. Und dann mache ich Glaubensschritte, um das Land einzunehmen. And you just keep going higher and higher. Und du gehst dann höher und höher. How many want to break through higher this year? Wie viele möchten this is the year for next level. Durchbruch, amen. Höher kommen? So give your offering. You ready? Put your hands up. Gebt euer Opfer, macht put die Hände your hoch. Hands in the air like you just don't care. Hey, hey, oh, you're, yeah. Get your obligation card. Habt ihr eure Karten? There's no obligation, but your obligation card, please. Die Verpflichtungserklärung, ja. You're not obligated, okay. But take your obligation card. Ihr seid nicht verpflichtet, aber nehmt eure Verpflichtungserklärung. You're not, there's no obligation except the obligation card. Ihr habt sonst keine Verpflichtung, als diese Verpflichtungskarte zu you're nehmen. You're not obligated, but you are obligated to fill out the obligation card. Okay. Hold it up. Heb sie hoch. God is so good. Gott ist so gut. Even if you give zero. Selbst wenn du null gibst, he will multiply that times 30, that times 60, that times 100. Werde das 30 oder 60 mal multiplizieren. He's no respecter of persons. He'll do the same for you that he does for the others. Er macht das Gleiche für dich, wie er für die anderen tut. There's a show called Biggest Loser. No, I'm kidding. Okay. Lord, we sow into your glory. Wir sehen in deine Herrlichkeit. We bless you, Lord. Wir segnen dich, Herr. We bless your glory. Wir segnen deine Herrlichkeit. We sow into the harvest. Wir sehen in die Ernte. We sow into seeing Germany and Europe saved. Wir sehen darin, dass wir Deutschland we bless Israel. Und Europa errettet haben wollen. Wir segnen Israel. Öffne die Fenster des Himmels. Our ministries, und gieße our den businesses, Segen aus über uns, our über families, Dienst, über unsere Geschäfte, Familien. Dass nicht das überfließt. Break debts off of your people. Dass die Schulden aufgelöst werden. Let them owe nothing but to love. Dass wir nichts anderen schuldig sind als nur sie zu lieben. Im Namen Amen. Jesus. You can give. Amen. I don't know how they pass it. Pass the bucket. That was the introduction. I'm going to start preaching. Das war jetzt die Einführung. Jetzt geht die Predigt los. Oh, you can pass it. I saw in the spirit yesterday. Ich habe gestern im Geist gesehen. Because remember, I asked Irina. I said to you, "Is there a shower in here?" Remember, I asked you. You probably wondered why is he asking me this. Was that? Open you thought right. I'll say it again. Yeah. So I asked Irina, "Is there a shower in this building?" Ich habe Irina erstmal gefragt, gibt es hier eine Dusche? She probably thought, "Why is he asking me?" Und dann hat sie sich gewundert, warum ich diese Frage stelle. Maybe he wants to take a shower. Vielleicht will er da duschen. No, because it was last night. Das war gestern Abend. And I saw a vision. Weil ich habe eine Vision gesehen. I don't know what this means. Ich weiß nicht, was es be a future time, bedeutet, aber es wird eine Zeit geben in der Zukunft, where you're going to be housing a lot of people here. Wo ihr hier sehr viele Leute beherbergen big event's gonna happen. Werden. Und es werden großartige, große Ereignisse hier stattfinden. Und Menschen, die müssen hier sogar schlafen. I don't know if it's a state of emergency or a revival or something. Ich weiß nicht, ob es ein Notfall sein wird oder Erweckung. And for some people, this will be the only lodging for a season. Und für manche Leute wird es das der einzige Wohnort oder Wohnstelle like sein für eine Zeit lang, weil sie nicht and mehr nach Hause können. Und zumindest haben sie dann ein Dach über dem Kopf. Das habe ich gesehen. And then my mind thought, und mein Verstand sagte, I hope there's a shower. Ich hoffe, da gibt es eine Dusche. That's what I thought. Well, Lord, I hope there's a shower here. Und das habe ich gesagt, Herr, ich hoffe, hier gibt es eine Dusche, wenn hier hunderte Menschen schlafen. And of course you have the hotel also. Natürlich habt ihr das Hotel. But I saw even this building, there'll be something happen where you'll be at like a refuge for season for some people. Aber ich habe gesehen, dass hier in dem Gebäude es wird wie so ein Zufluchtsort sein für Menschen eine Zeit lang. Not necessarily refugees from other countries. Nicht für Flüchtlinge aus anderen Ländern. Even people from here. Sondern Menschen von hier. So I don't know more than this. Mehr weiß ich nicht. I'm just telling you what I saw. Ich sage euch nur, was ich gesehen habe. Isn't that crazy? Verrückt. Visions of David Herzog. Okay. Visionen Let's von pray David for the offering. Herzog, lass uns für das Opfer beten. And we'll pray for an increase of showers. Und dann beten wir für Vermehrung von Duschen. Lord, bless the offering. And we don't need a sauna because it's already hot in here. We already have the sauna in here. But Lord, we bless the offering in Jesus' name. Und wir segnen das Opfer im Namen Jesus. Multiply it, Lord, in Jesus' name. Vermehre es. For your glory. Für deine Herrlichkeit. Amen. It's an honor to be here. So geehrt, I'm hier so proud zu sein. Of George and Irina. Ich bin so stolz auf Georg und came, Irina vom ersten Mal, als wir hier kamen, in einem gemieteten Gebäude. Doing all these things. Und jetzt hier das alles. I was happy to help him one time. Ich war so froh, ihm einmal zu helfen. I called my good friend Sid Roth. Ich habe meinen guten Freund angerufen, Sid Roth. I know you don't normally do Europeans. Und habe gesagt, normalerweise machst du nichts mit Europäern. Just look at his book. Aber schau einfach mal dem sein Buch Who's an. This guy? Wer ist der His Typ? Name is George. Der heißt Georg. George? From where? Georg, von wo? Deutschland. Deutschland. Deutschland. He's, you know, Jewish Sid Roth, right? Der jüdische Sid Roth. But don't worry, he loves Israel. Und sagt, keine Sorge, der liebt he Israel. Sees miracles. Er sieht Wunder. I think it's perfect for your show. Ich denke, er ist perfekt. And normally he doesn't do. You know, normally he's very careful. Und normal ist er sehr, sehr vorsichtig, wen er einlädt. Okay, we try. Und er sagt, okay. I was amazing you got on there, because it's super natural hard to get on there. Und ich war erstaunt, dass du es geschafft hast, in diese Show zu kommen, weil es ist echt schwierig. Because also I lived in Europe. Und ich lebe in Europa. So for a European ministry to even do stuff in US, it's not easy. Und ich lebe in Europa und für einen europäischen Diener to see how God's increased the influence in der US was zu tun, ist nicht einfach. And the glory. Aber ich habe gesehen, wie Gott den Einfluss und die Herrlichkeit und die Gunst vermehrt. Wow, new levels. Ich bin so stolz auf euch new und levels. Die Anbetung auf neue We love you Levels. Guys. So thank you. It's good to be back. Es ist gut, wieder hier zu sein. Vielen Dank. And I think I was going to do a whole miracle thing, but you have all year to do miracles, you know. Ich wollte so ein ganzes Wunderding tun, aber ihr habt das ganze Jahr um Wunder zu tun. Ihr habt die ganze Zeit Wunder. But you're the body of Christ. You needed the message. Aber ihr seid der Leib Christi. Ihr brauchtet diese Botschaft. Okay, now open with me to Numbers chapter 1. So jetzt für der Mose 1. Okay, come on up, George. Let's give George a big hand. Lasst uns einen Applaus geben für Pastor Georg. Halleluja. Thank you so much. Well, I don't need that. Thank you so much. Halleluja. Preist den Herrn. Geben wir David und Stephanie Herzog nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Preist den Herrn. So ein Vorrecht, Sie wieder bei uns zu haben, solche Pioniere der Herrlichkeit. Ich habe es schon im Vorfeld immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, die Bücher von David Herzog waren einige der ersten Bücher, die wir gelesen haben in Bezug auf die Herrlichkeit, als wir gerade in dieses neue Level reingegangen sind. Und es hat uns wirklich geholfen, diese Dimension zu verstehen, weil wir hatten 1998, 99 hatten wir schon Edelsteine und Manna und was weiß ich was. Und damals hat kein Mensch verstanden, was das ist. Und alle waren dagegen und sagten es vom Teufel und was weiß ich was. Und dann haben wir es wieder aufgegeben. Aber preis den Herrn, dass es heute YouTube gibt, dass der Leib Christi weltweit vernetzt ist, sodass wir sehen, Gott tut Dinge auf der ganzen Welt. Weißt du, Gott tut normalerweise nie Dinge einfach nur isoliert in irgendeiner Ecke, sondern Gott tut Dinge auf der ganzen Welt. Nur manchmal kriegen wir es nicht wirklich mit, ja, was Gott tut. Ja. Und damals hätten wir schon gewusst, da 1998, 99, dass sie auch Edelsteine damals ja auch schon hatten und Manna und so weiter, hätten wir uns damals schon verbinden können, dann hätten wir uns viel Ärger gespart und viel Auf und Abs und so weiter. Aber preis den Herrn, Gott hat seine Pläne und Gott führt dann zusammen, wenn die Zeitpunkte sind. Amen. Halleluja. Geben wir ihm nochmal die Ehre für alles, was er auch an diesem Wochenende schon getan hat. Das ist einfach... Halleluja, preis den Herrn. Ja, Jesus, dir gebührt alle Ehre. Heiliger Geist, wir lieben dich, Herr. Vater, wir lieben dich, Herr. Du bist der beste Herr. Du bist der Herr der Herren. Du bist der König der Könige, Herr. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Und wenn wir gerade beim Klatschen sind, möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz besonders all denen danken und möchte, dass ihr dafür die Klatsch für alle, die hier mitgearbeitet haben, auch bei diesem Wochenende, die das möglich gemacht haben. Sei das im Ordnerdienst, sei das im Begrüßungsdienst, sei das am Büchertisch, sei das im Kinderdienst, sei das im Lobpreis. Halleluja. Wie der David sagt, ich glaube wirklich, der Lobpreis ist an diesem Wochenende auch nochmal auf eine neue Ebene gegangen. Also danke, Jesus, einfach für das, was du durch die verschiedenen Dienste tust. Übrigens, wenn du uns auch gerade auch spezifisch, wenn du wirklich eine Gabe hast, im Lobpreis Instrument spielst oder so, im Lobpreis mit einsteigen möchtest, wend dich einfach an Irina. Ich glaube, Gott hat noch viel vor, auch mit dem Lobpreis hier, der ausgeht von Glory Life und dem, was Gott hier freisetzt. Also wenn du da mit dabei sein möchtest, das mit aufbauen möchtest, einfach wende dich einfach gerne an Irina noch im Anschluss. Okay, ansonsten haben wir nochmal den Hinweis, David und Stephanie Herzogs Bücher sind draußen am Büchertisch. Wir haben noch den Hinweis, dort drüben am Büchertisch, da gibt es meine Bücher und die CDs von Irina. Ihr dürft übrigens Platz nehmen nochmal, ja, weiß den Herrn. Das sind nur ein paar Ansagen. Ja. Halleluja. Ja, Halleluja. Weißt du, ja. Nochmal der Hinweis, wenn ihr euch an diesem Wochenende für die Glory Life Schule anmeldet, dann bekommt ihr Rabatt. Das heißt, die Schulgebühr wird euch erlassen. Wir planen ja auch das ganze Schulprogramm noch zu erweitern. Auch mit, jetzt ist ja momentan diese 2 Lehrstunden die Woche mit Lobpreis und so weiter. Also dieser eine Abend die Woche. Plus natürlich Seminare, Konferenzen und so weiter. Aber wir planen auch das zu erweitern. Deswegen, unter anderem deswegen haben wir auch das Hotel gekauft, weil wir einfach das Ausbildungsprogramm insgesamt erweitern wollen. Du sollst wirklich hier weggehen als ein Herrlichkeitsträger. Amen. Ich glaube von hier aus, auch an diesem Wochenende, und das ist wirklich wichtig, was David gesagt hat, auch die Dinge, die du empfangen hast, was du empfangen hast an Substanz, so raus in die Welt. Amen. Das heißt, ich glaube, ich habe es Anfang des Jahres gepredigt, ich glaube, dass wo immer wir hingehen, wir wirklich, dass eine überführende Herrlichkeit mit uns geht, sodass Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen, wirklich überführt werden, dass sie Jesus brauchen. Amen. Ich glaube, wir in unserem Land kommt wirklich eine immer stärkere Überführung. Auch wir sehen, die Menschen sind offener als je zuvor, wirklich für Jesus. Wir machen so viele Einsätze auch hier bei Glory Life und wir sehen so viele Leute, die sich bekehren, auch auf der Straße, auf der Esoterikmesse, am Christopher Street Day und wo auch immer wir so hingehen. Das ist wirklich der Hammer, was Gott tut. Und das war noch vor 20 Jahren, war das nicht in dieser Dimension, einfach wie Menschen jetzt offen sind. Also, wenn du das nächste Mal mit Menschen zu tun hast, die noch nicht gläubig sind, sieh sie an als jemand, die nur darauf warten, dass sie die gute Botschaft durch dich bekommen. Sieh sie als jemand an, die nur darauf warten, dass sie von dir Zeugnis bekommen. Ja? Halleluja. Lass sie, und überlass es auch nicht, weil der Rolf gerade unsere Evangelisten besonders schüttelt, überlass es nicht den Evangelisten. Ja? Amen. Sondern das ist für jeden Gläubigen. Halleluja. Okay. Wir lieben dich, Rolf. Weißt du, Herrn. Halleluja. Ja, weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass es von hier ausgeht. Es ist auch wichtig, dass auch Dinge hineingehen, auch in die Gesellschaft. Ja, Gott möchte reformatorisch auch in die Gesellschaft hineinwirken. Das ist unter anderem ein Grund, warum wir unseren Kindergarten planen hier. Das ist nur der Anfang. Kindergarten ist nur der Anfang. Dahinter ist noch ein Gebäude. Da schauen wir schon hin. Da sind wir schon im Gespräch. Es könnte ein Schulgebäude werden. Und Grundhauptschule, Gymnasium und so weiter. Altenwohnheime und so weiter, all diese Dinge einfach möchte Gott wirklich auch bauen, um in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und Gott setzt dich strategisch an Orte. Und deswegen ist auch wichtig, wir haben vorher für die geistlichen Leiter auch von geistlichen Diensten und Gemeinden gebetet. Aber vielleicht leitest du oder bist du ja in leitender Position irgendwo an einer Position in der Gesellschaft. Ja? Sei das jetzt in der Politik zum Beispiel, sei das in der Wirtschaft, sei das im Erziehungswesen, sei das in der Kultur, in den Medien, sei das, was haben wir noch alles, in der Musikszene oder wo auch immer, vielleicht bist du da, ha? Sport, ja, Amen, bist du im Sport? Ich weiß gar nicht, wer gerufen hat, irgendjemand hat da gerufen, irgendwo aus dem Off kam eine Stimme, preist den Herrn, ah, da oben, ah ja, okay, Amen, du bist im Sport, preist den Herrn, Halleluja, Amen. Ja, überall hat Gott seine Schlüsselpersonen positioniert und Gott möchte dich gebrauchen, einfach in deinem Umfeld, um wirklich die Herrlichkeit Gottes weiterzugeben. Die Herrlichkeit Gottes wird nicht nur weitergegeben, indem du für jemanden betest und er fällt um unter der Kraft Gottes, sondern die Herrlichkeit Gottes wird auch weitergegeben, indem wir zum Beispiel christliche Schulprojekte machen, Kindergärten, indem wir einwirken in den Medien, in der Politik, überall in der Gesellschaft, Dinge wirklich hineinwirken. Auch da setzt sich die Herrlichkeit Gottes frei. Ja? Wir sehen das gerade auch mit unseren Projekten, die wir so haben, wie wirklich die Herrlichkeit Gottes Wege macht. Ja? Ich kann jetzt da nicht näher drauf eingehen, das ist noch preis den Herrn. Aber Gott ist am Wirken, Amen. Im Hintergrund ist Gott am Wirken und wenn er was geplant hat, dann ist seine Gunst da drauf und dann öffnet er Türen. Amen. Also erwarte, dass du offene Türen hast. Halleluja. Wie viel mal, ich habe das gerade so auf dem Herzen irgendwie, gerade auch für alle die, die wirklich eine Vision haben für einfach die Gesellschaft, wirklich einen Geist, nur ein kurzes Gebet, aber einen Geist der Gunst über dir freizusetzen. Wer hat alles da eine Vision, wirklich in die Gesellschaft hineinzuwirken? Okay. Weil, steht einfach mal ganz schnell auf. Ich möchte einfach mal ein schnelles Gebet über euch freisetzen, weil ich glaube, das ist eine Gunst, auch für solche Dinge und Projekte. Ja, sind eh die ziemlich viele. Ja, klar. Eigentlich müssten es alle die sein, die jetzt nicht vollzeitlich im Reich Gottes sind, zumindest. Ja. Okay. Aber wir wollen natürlich auch in die Gesellschaft reinwirken. Also, ja, preis den Herrn. Halleluja. Amen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für einen besonderen Geist der Gunst, Herr, den du auch gerade von hier ausgehend, gerade jetzt freisetzt, auch für Söhne und Töchter Gottes, Herr, die du positioniert hast, strategisch, Herr, in der Gesellschaft, Herr, in der Politik, in der Wirtschaft, im Gesundheitswesen, Herr, in der Erziehung, Herr, im Sport, in der Kultur, in den Medien. Danke, Vater, Herr, dass du mit einem Geist der Gunst auf deinen Leib kommst, ganz neu, um Dinge durchzubringen und zu bewegen, Herr. Selbst wenn wir nicht in der Mehrheit sind, aber trotzdem so zu wirken und so einzuwirken, als wären wir in der Mehrheit. In Jesu Namen. Amen. Sag mal, ich und Gott sind in der Mehrheit. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Wow. Ich darf wieder Platz nehmen. Preis den Herrn. Wir werden jetzt am Schluss noch eine Zeit der Impartation haben, also der Zuteilung für alle. Ja, wir werden euch alle, die ihr wollt, die Hände auflegen im Feuertunnel. Ja, ja, kommt alles noch. Wir sind noch nicht am Ende. Kommen noch ein paar Ansagen, keine Sorge. Ich sag's nur schon mal an, dass du dich bereit machst, weil manche die denken dann, okay, jetzt kommen die Ansagen, dann kann ich was auch immer, dann ist eh vorbei. Nein, wir wollen eine Zeit der Impartation haben, wo du Hände aufgelegt bekommst im Feuertunnel, wo du durchgehen kannst und wirklich auch nochmal ganz bewusst eine Zuteilung empfangen kannst, wenn du das möchtest. Und wir wollen dich wirklich damit segnen. Aber ich glaube wirklich, eine Sache ist noch wichtig auch, bevor ich auch noch ein paar Ansagen mache, weil ich spüre das auch. David hat es vorher gepredigt und ich glaube einfach, hier sind im Raum noch Menschen, die wirklich heute eine Entscheidung festmachen müssen, wirklich entweder ganz neu in deinem Leben oder vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, wirklich wo du sagst, ich mache ganze Sache mit Jesus. Ja. Du hast vielleicht Dinge gehört heute, vielleicht bist du mitgebracht worden, vielleicht warst du zum ersten Mal da oder bist zum ersten Mal da, vielleicht bist du auch schon zwei oder dreimal gekommen. Lass uns mal alle aufstehen zusammen. Halleluja. Weil ich glaube wirklich, dass da ein Ruf ist, auch heute Morgen, ein Ruf ist für dich. Weil die Bibel sagt, das größte Wunder, das du dir vorstellen kannst, ist nicht Totenauferweckung und das größte Wunder ist auch nicht Metallauflösung, sondern das größte Wunder ist, wenn Menschen wirklich neues Leben empfangen. David hat über den Geist des Menschen gesprochen. Weißt du, dein Geist kann nur die Dinge Gottes an deinen Verstand weitergeben, wenn er von Neuem geboren ist. Ja, Jesus hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der menschliche Geist ist von Natur aus tot für Gott. Und er muss von Neuem geboren werden, um lebendig zu sein und um diese Impulse Gottes zu empfangen. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist, und ich möchte jetzt einfach, dass niemand jetzt umherläuft, sondern dass wir einfach alle unsere Augen schließen, einfach jeder an seinem Platz bleibt, wo er ist. Weil das ist sehr, sehr wichtig, weil es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Du weißt genau, wo du stehst. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht sicher, ob du von Neuem geboren bist, das heißt, du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen. Ja, mein Geist ist in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und selbst wenn ich sterben würde heute, würde mein Geist in Verbindung sein mit dem Geist Gottes und ich würde somit ewig leben. Du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen. Entweder, weil du noch nie ganz bewusst wirklich Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser in deinen Geist eingeladen hast, weil du noch nie um Vergebung gebeten hast für deine Sünde, oder aber, weil du vielleicht mal, du hast vielleicht mal irgendwann ein Gebet gebetet und irgendwie Jesus aufgenommen, aber du hast dann einfach ohne ihn weitergelebt. Du hast nicht mit ihm gelebt. Du bist wieder von ihm weggekommen. Du hast vielleicht in Sünde gelebt. Du weißt genau, du bist heute Morgen hier. Du hast vielleicht das schon mal gelehrt bekommen, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Und du weißt genau, ich lebe in Sünde und deswegen bin ich fern von Gott. Aber so soll es nicht bleiben. Amen. Weil Jesus ist der Erlöser und in ihm ist die Kraft, auch die Sünde zu überwinden. In ihm ist die Kraft, dass du neu leben kannst. Das ist ein neues Leben, ein Leben in der Herrlichkeit Gottes, ein Leben in der Freiheit. Das ist wahre Freiheit. Also Leben mit Jesus ist wahre Freiheit. Leben in der Sünde ist keine Freiheit, sondern Leben mit Jesus ist wahre Freiheit. Herrschaft über die Sünde ist Freiheit. Preis den Herrn. Deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, jawohl, ich habe nicht diese Gewissheit, ich habe nicht diese Sicherheit in meinem Herzen, dass mein Geist wirklich eins ist mit seinem Geist, dann wollen wir gerade jetzt an der Stelle ganz besonders und ganz spezifisch für dich und mit dir persönlich beten. Und wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte hier einfach Gebet empfangen. Ich möchte wirklich das heute hier festmachen. Weißt du, die Bibel sagt auch, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ich werde es nicht von dir erwarten, dass du irgendwie hier öffentlich ein Bekenntnis sprichst, zu den Leuten, ein persönliches Bekenntnis. Aber ich möchte ein Gebet mit dir beten, dass du einfach laut mir nachsprechen kannst. Und ich möchte einfach für dich auch persönlich, möchte dir persönlich die Hände auflegen. Wir wollen dir persönlich die Hände auflegen und dir dienen, sodass du heute wirklich mit dieser Gewissheit nach Hause gehst. Jawohl, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Mein Geist ist von Neuem geboren und ist eins mit dem Geist Gottes. Und wenn du sagst, jawohl, das möchte ich jetzt haben, das möchte ich jetzt empfangen, dann ganz schnell, da wo du bist, streck einfach deine Hand aus und sag, jawohl, das ist für mich, bete damit für mich. Gott sieht deine Hand da, Gott sieht deine Hand da hinten, ist noch jemand da? Streck, da ist noch eine Hand, streck einfach deine Hand ganz weit aus, da ist auch eine Hand, danke Jesus, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, das möchte ich jetzt festmachen. Da drüben ist auch jemand, danke Jesus. Streck einfach deine Hand ganz aus, weil das ist jetzt einfach eine Sache zwischen dir und Gott. Du machst es fest zwischen dir und Gott. Auch da deine Hand, danke Jesus. Ist jemand auf der Empore noch vielleicht, der sagt, jawohl, ich möchte da das jetzt festmachen. Ich möchte jetzt da diese Entscheidung vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt festmachen. Ich möchte jetzt ganze Sache machen mit Jesus. Ist da noch jemand? Ich schaue mal gerade auf die Empore noch. Ist sonst noch jemand auch hier im Raum? Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst jetzt auch da mit reingenommen werden in dieses Gebet. Ich sehe zwar deine Hand nicht, aber wir werden dich mit hineinnehmen in dieses Gebet und dann kannst du uns eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.net und wir werden einfach mit dir in Kontakt treten und dir auch noch was Kleines schenken. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Gott sieht deine Hand. Das ist eine Entscheidung jetzt, die du zwischen ihm und dir triffst. Und gerade jetzt einfach wollen wir zusammen ein Gebet beten und du kannst es mir laut nachsprechen. Ich bete es laut vor und dann wollen wir einfach dir persönlich auch die Hand auflegen und wirklich sagen, jawohl, in Jesu Namen. Wir setzen dieses neue Leben frei in dir. Wir setzen diesen Sieg Jesu Christi frei in dir. Deswegen ganz schnell, jeder, der jetzt seine Hand gehoben hat und der sagt, jawohl, ich möchte, dass ich da reingenommen werde. Komm ganz schnell aus deiner Reihe raus. Komm hier zu mir nach vorne und wir beten hier zusammen. Komm einfach ganz schnell raus. Wir geben ihm einen kräftigen Applaus. Komm einfach ganz schnell raus. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Daniel. Daniel, super. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Lea. Halleluja. Genau, ihr könnt einfach so, genau, ihr müsst nicht zu den Leuten schauen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Darfst du hier dazustellen? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Komm einfach schnell nach vorne. Herzlich willkommen. Das sind noch mehr. Wenn du auf der Empore bist, hast du auch die Zeit, runterzukommen. Herzlich willkommen. Oh, er liebt dich so sehr. Halleluja. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das festmachen. Ich glaube, es hatten sich noch mehr gemeldet. Einfach trau dich, sei mutig, komm einfach nach vorne. Es tut nicht weh, sondern Jesus kommt einfach in dein Leben und er macht dein Leben neu. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, ich warte noch eine Sekunde. Vielleicht kämpft es noch in dir und du sagst, okay, irgendwie Jesus will ich schon, aber nach vorne kommen will ich nicht. Gib dir einen Schubs, weil die Bibel sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Herzlich willkommen. Halleluja. Wunderbar. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kommt hier nach vorne. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Halleluja. So wunderbar. Halleluja. So wunderbar. Danke, Jesus. Komm, geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott wird jetzt das größte Wunder in eurem Leben tun, das überhaupt passieren kann. Er wird nämlich sein neues Leben in euch, euren Geist hineinlegen. Und ihr werdet Vergebung aller eurer Sünden empfangen, weil das sagt die Bibel, wer seine Sünde bekennt, er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und du wirst seine Vergebung empfangen jetzt. Und wir werden zusammen einfach ein Gebet beten. Ich möchte einfach, dass ihr alle, die hier vorne seid, einfach mal eure Augen schließt. Und jeder, der sonst im Raum ist, ihr könnt sie einfach mit unterstützen, indem ihr einfach mitbetet. Ich spreche einfach ein Gebet laut vor und du sprichst es einfach laut nach vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und du sagst einfach, Vater im Himmel, ich brauche dich. Ich brauche dein Leben. Ich brauche deinen Geist in meinem Geist. Und ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Danke, dass er wegen meiner Sünde gestorben ist und dass er auferstanden ist aus den Toten, damit ich neues Leben haben kann. Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. In meinem Herzen und in meinem Leben. Und in deinem Namen und um deines Erlösungswerkes willen bitte ich dich, Vater im Himmel, jetzt um Vergebung für meine Sünde. Und ich danke dir, Jesus, dass du mich wäschst durch dein Blut gerade jetzt und dass du mich von neuem geboren werden lässt durch deinen Heiligen Geist, dass dieses neue Leben jetzt in mich hineinkommt und mich übernimmt. Ich empfange dich jetzt. Amen. Amen. Halleluja.